Gamergate. Gamergate never changes. The ride never ends. Wer weiß noch, was Gamergate war? Ich nicht. Das ist ein bisschen war ein, Zug, ein Zug ohne Bremsen. Schon wieder keiner. Gamergate ist ein soziales Konstrukt. Ja. Hot take. Und mit 5 Jahren kommt es langsam in die geschlechtsreife Phase. Wir müssen entscheiden, welches Transgeschlecht wir da aussuchen für Gamergate. Ja, oder vielleicht auch noch eins. Ne? Man soll die ja nicht alleine aufziehen, diese Konsumentenrevolten. Genau, und noch eins. Ein bevorzugtes Pronomen ist jedenfalls Ethical Games Journalism. Und das hätte ich jetzt auch nicht schöner sagen können. Nicht so sehr bevorzugtes Pronomen ist Hassgruppe. Das ist das bevorzugte Pronomen aber von Spielejournalisten. Und ja, so und leider nicht nur von denen, sondern insgesamt von den Medien. Außer Dennis Sand von der Welt. Was glaubt ihr, wie lange es dauert, bis die Journals endlich wirklich mal zumindest neutral Bericht erstatten über Gamergate? 3, 4 Jahre? Ja, manchmal schimmert es ja so ein bisschen durch an ein paar Stellen mittlerweile, auch, ja. auch in etwas größeren Publikationen. Aber ist eher selten. Bei der Welt war das letztes mit dem Montana Black oder was, ne? Genau. Zum Beispiel. Mhm. Ja, aber wie unser Ehrenaffe hier Splendid Machau gesagt hat, don't give me hope. Eigentlich möchte man sowas kaum lesen, weil man dann am Ende denkt, vielleicht schaffen wir es doch noch, uns zu rehabilitieren in der Öffentlichkeit. Und irgendwie ist es ja immer noch auch ein Traum von mir, dass das irgendwann passiert. Aber gut. Ja, muss halt auch sagen, es gibt mittlerweile über 50 Bücher, in denen Gamergate erwähnt wird. Also das ist schon ein kulturelles Ereignis gewesen. Also deswegen hat es ja auch keinen deutschen Wikipedia-Artikel. Ja. Naja, dass sich Leute irgendwie absprechen in ihrer Berichterstattung über spezielle Produkte eben, das ist schon, also ist eigentlich schon auch eine ziemlich, womit die Leute nicht gerechnet hätten, glaube ich, ne? Eine Überraschung gewesen sozusagen, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, eine Überraschung war es auch vor allem für die Leute, die bisher schon mehrere Subkulturen auf die Art und Weise infiltriert haben. Also die Leute, die mit Feminismus und mehr weiblichen Spielecharakteren und mehr Frauen in der Spielebranche etc. auf ihrem Schild gekommen sind, die sind halt gewohnt, alles niederzuwalzen. Und die Gamer haben halt gesagt, nö. Also angefangen hat es ja für uns eigentlich alle, das erste Mal, wo wir es gesehen haben, war ja in der Atheismus Plus Community, glaube ich. Also zumindest für mich, da hatte ich es mitgekriegt, dass diese Unterwanderung stattfindet und dass plötzlich die Organisatoren von den Events, von den atheistischen Conventions in Amerika, die irgendwie super populär waren in den 2000ern und dann auch große Namen dabei hatten, wie Hitchens, Dawkins, Dennett, Harris, dass die plötzlich von totalen Nullnummern organisiert wurden und ebenso große Nullnummern wurden plötzlich geladen und es ging plötzlich nicht mehr um Atheismus und wie man das verbreiten kann und wie man gegen organisierte Religion vorgehen kann und halt Religion, die übergriffig wird, sondern es ging plötzlich um Feminismus und Atheismus plus Menschenrechte und Atheismus plus Feminismus und Atheismus plus Intersektionalität und so weiter. Und das Ganze hat sich einfach nur bei allen möglichen Communities wiederholt. Egal was der Themenbereich. Ja, und wir haben ja hier, ich weiß, du hast es schon eingeblendet, nehme ich an, Chris, oder? Ja, genau. Ja, an den Anfang hat das ja alles genommen mit dem berühmt-berüchtigten Zoe-Post. Wo der Joni die Zoe me tut hat. Aber ja, er hat das falsche Geschlecht, deswegen hat es nicht gegolten in der Presse. Also dieser Mann, der Aaron Joni war, auch ein Indie-Spieleentwickler oder Indie-Entwickler überhaupt, hat halt mit der guten Zoe eine Beziehung geführt und ist halt Stück für Stück darauf gekommen, dass sie ihn nicht nur betrügt, sondern halt auch manipuliert, dass sie all diese Dinge, die Social Justice Leute gerne behaupten, dass es ihre Gegner tun, dieses Gaslighting, dass man jemandem irgendwie sagt, nee, wenn du das glaubst, dann bist du verrückt. Ja, und oder, dass du die Anschuldigung bringst, dass wie kannst du mir das antun und so. Genau, und dass halt sie irgendwann gesagt hat, ja, nee, wenn man mit jemandem schläft irgendwie und mit anderen schläft und benutzt keine Kondome, dann ist das für sie wie eine Vergewaltigung. Und hinter seinem Rücken hat sie halt genau das gemacht. Und all diese Manipulationen und diese Sachen sind halt in diesen Zoe-Post geflossen, zusammen mit umfangreichen auch Chat-Protokollen sozusagen, Bildern von Facebook-Konversationen. War wohl, also, und auch der Punkt, dass das bis heute noch online ist, ist wohl ein Zeichen dafür, dass das schon eine recht wasserdichte Geschichte war, zumal es eben nicht, wie von vielen Medien behauptet, irgendwie ein enttäuschter Ex-Freund ist, der Ex noch einen reinwürgen will, sondern es war eine Warnung vor jemandem, der Leute psychisch missbraucht, sie aussaugt und dann fallen lässt. Ja, oftmals in den Gamergate-Büchern, also die von den Akkus geschrieben worden sind, heißt es ja mittlerweile, dass sie nur gedatet hätten und dass er halt ein Weirdo ist, der das zu ernst genommen hat und dann deswegen den Zoe-Post verfasst hat. Und wobei der Zoe-Post alles widerlegt, was die behaupten, ist total geil. Ja, also. Und das Ding ist, da gibt es ein interessantes Buch, das heißt Becoming the Narcissist's Nightmare. How devalue and discard the narcissist while supplying yourself. Das Ding ist, dass halt die Zoe, zumindest nach dem Zoe-Post, halt pathologische Verhaltensweisen an den Tag legt, die halt mit Narzissmus zusammenhängen. Und Narzissmus ist halt dadurch geprägt, dass du halt selber nur sehr schweren Wert an dir selber erkennst und das Zentrum der Aufmerksamkeit sein muss. Und halt oftmals andere Menschen dann auch missbrauchst, weil du, weil einfach dein Selbstwertgefühl gestört ist. Und oftmals sind solche Leute, die eben Narzissten sind, die haben halt einen Haufen Aufmerksamkeit, kriegen sie im Internet, weil sie halt auch oft Drama produzieren und irgendwie scheint sozusagen das Drama der Zoe zu folgen. Und da ist dann immer so die Frage, ja, kriegt sie da Hilfe mit der Pathologie oder ist das alles Enabling von der Presse? Das ist halt eine große Frage. Aber dieses Buch hier, also es wiederholt sich zum Teil, aber ist halt von einer Frau geschrieben, die missbraucht worden ist, die jetzt auch Psychologin ist, die studiert hat und von der Shahida Arabi. Und das gibt einem einen ganz guten Einblick. Also den Zoe-Post, wenn ihr den lest und danach Becoming the Narcissist's Nightmare, da werdet ihr halt die ganzen pathologischen Dinger wiedererkennen. Aber ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, den mal einfach, also jeden, den das Thema Gamergate interessiert und der so, das, was ist das eigentlich? Einfach bei Google Zoe-Post eingeben, das ist ein WordPress-Blog, das ist nur ein WordPress-Blog, wo er aus der Ich-Perspektive halt schreibt, so und so ist mir das ergangen, das und das beabsichtige ich hiermit. Und dann sind es Screenshots von Chatlogs, die er auf Facebook und, also ich glaube, es war größtenteils Facebook, mit ihr hatte. Mann. Ach ja, und zur Erklärung noch für die, die neu sind, ein Aggro ist ein Anti-Gamergater und zwar jemand, der aktiv gegen Gamergate vorgegangen ist damals auf Twitter. Und also, schreibt bitte Fragen in den Chat, falls wir es nicht, falls wir zu schnell sind. Was auch wichtig ist zu erwähnen, ist, dass er ganz klar auch ich glaube, in der Präambel sozusagen zu dem Post sagt, dass er nicht möchte, dass sie irgendwie unter diesem Post leidet oder dass sie harassed wird oder beleidigt wird, sondern dass es ihm einfach wirklich nur ums Warnen geht. Und ich habe das ja auch schon öfter erzählt, ich habe auch eine Beziehung gehabt mit jemand, der in die Richtung gegangen ist. Und das macht einen kaputt. Also ich habe viele Jahre gebraucht, um danach wieder auf ein Level zu kommen, wo ich davor war, von meinem Selbstwertgefühl und von meinem, überhaupt ein Gefühl von mir selbst. Man wird von so Leuten klein gemacht, so klein wie es geht, damit sie sich so groß fühlen können wie möglich. Das Ganze ist aber auch in einem Zusammenhang jetzt hier mit Geschäftlichem sozusagen. Also mein Eindruck davon ist schon, dass man das auch beispielhaft sehen kann, ja, als so ein Ding von ausgeartetem Kapitalismus etwas, könnte man sich vielleicht als Lehre oder so hinter die Ohren schreiben. Ja, weil ich meine, das, was dieser Krise gemacht hat, ist auf jeden Fall in der Richtung beklagenswert, was die Zoe da gemacht hat und auch was die Jungs da auf der Liste gemacht haben. Eben die Journalisten, dass sie eben abgesprochen berichtet haben und so. Das ist ja auch alles eine Kiste, die ja eben mit beruflichen Erfolg oder eben finanziell auch da so einhergeht eben, ne? Ja, das ist der Kontext, der damals war. Also Anita Sarkeesian dürfte einigen ein Begriff sein. Das ist eine Feministin, die so feministische Kulturkritik an Videospielen gemacht hat und ich würde sagen, versucht hat, aber also möglichst so hinzubiegen, wie sie halt meint. Ne? Also ich meine, viele von den Sachen, die sie da hat einen Kickstarter gemacht, der im Prinzip war, hey, Frauen in Videospielen, wie sie vollkommen unterdrückt werden und alles ist ganz sexistisch und so weiter. Der ist mit ganz viel Geld damals gemacht worden. Ja, der Gamer Hashtag. Ich habe natürlich auch gerade zu dem Zeitpunkt ganz böse, die harassed wurde. Und dann plötzlich kam Sympathy Money. Ja, am Ende hat Anita Sarkeesian mit einer ähnlichen Taktik, wie sie dann auch so Equina an den Tag legen sollte, $160.000, glaube ich, eingespielt für ihre YouTube-Videos. Für YouTube-Videos. Die Serie ist, glaube ich, mittlerweile abgeschlossen, aber ich glaube, die DVDs sind immer noch nicht verschickt. Naja, man kann nicht alles schon. Das war 2011, glaube ich. Also, aber auf jeden Fall, das war so ein bisschen der Kontext. Und das war, in den Medien wurde also Sarkeesian sehr hochgehypt, obwohl die im Prinzip gesagt hat, hey, Videospiele verursachen Gewalt und Sexismus. Und das war eine Debatte, die in der Videospielszene eigentlich schon lange durch war. Und wir waren eigentlich alle auf der gleichen Seite und haben gesagt, Leute, das Bullshit, sowas nehmen wir nicht ernst. Und das gab es 10 Jahre vorher schon mit einem Typ namens Jack Thompson. Ja, da aber nur in Bezug auf Gewalt. Das ist ja gerade das Ding. Dann nur in Bezug auf Gewalt. Also die Sache mit dem Sexismus hat halt bei diversen Akademikern ist das auf fruchtbaren Boden gefallen, die halt eben sich irgendwie Wir greifen auch gerade wieder ein bisschen zu weit vor, finde ich. Ja, aber das ist der Kontext zu der Zeit. Und die Videospiele-Journalismus-Szene war denen sehr empfänglich zu der Zeit. Und dann ist der Zoe-Post gedroppt. Der Kickstarter von der Anita, der war so 2013 rum. Da hat sie ihre Kampagne gemacht. Der war 2011, glaube ich. Das war richtig lange her zu dem Zeitpunkt schon. War das schon? 2011? Die 160.000 meinst du das? Ja, der 160.000. Tropes versus Women hieß das. Jetzt ist ein Schluck aus der Pulle. das muss auf jeden Fall in der Ecke vorher gewesen sein, weil die Videos kannte ich nämlich sogar zum Teil schon, als das alles rausgekommen ist. Ich glaube, das war 2011, weil Estimated Delivery ist August 2012. Du bist aber wrong. Stimmt, die Videos, die wurden veröffentlicht. Damsel in Distress Part 1 Tropes versus Women in Videogames war März, der 7. 2013, aber der Kickstarter war wesentlich früher, stimmt. Die haben allein schon 2 Jahre gebraucht, um aus den $160.000 das erste Video rauszupressen. Worüber sich natürlich jeder lustig gemacht hat, und das war dann die sexistische Videospielerschaft. Auf jeden Fall ist diese Zoe-Geschichte halt mit dem Post ans Licht gekommen, und da auch in diesem Zoe-Post stand, dass zu den Leuten, mit denen sie da hinter seinem Rücken irgendwie rumgemacht hat, zumindest ein Journalist gehört hat, unter anderen Kollegen noch, die ich glaube, andere Programmierer und andere Leute, die in der Indie-Szene unterwegs waren. Ihre Vorgesetzten teilweise auch. Oh, stimmt, ihre Vorgesetzten, ihre verheirateten Vorgesetzten. Genau, und das ist halt damit in die Atmosphäre geblasen worden, praktisch, der Fallout. Und die Menschen haben angefangen, darüber zu diskutieren, ob das denn überhaupt richtig ist, dass eine Spieleentwicklerin mit einem Spielejournalisten vögelt, der über sie schreibt. Ist ja eigentlich so eine Frage, die durchaus, also wenn man zum Beispiel irgendwie für irgendeine Zeitung schreibt und dein Bruder oder deine Schwester veröffentlicht ein Buch, dann bist du auch nicht der Richtige eigentlich, um darüber zu schreiben. Und so haben die Menschen auch empfunden über diese Geschichte, dass du eigentlich nicht der Richtige bist, um jemanden als, was wäre das, Fashionable Indie Darling zu bezeichnen in deinem Artikel, wenn du gerade irgendwie... Ich finde, so ist Bloggen, aber Bloggen ist eben Privatsache, das kann man schreiben, was man möchte eigentlich. Ja, aber es war ja kein, das war ja kein Privatblog. Das war ja eine Sache, wofür der bezahlt wird. Okay. Ja, das ist dieser Rock Paper Shotgun-Artikel, von dem hier auch die Rede ist. Genau. Ich glaube, Powerful Twine Darling oder so war die Formulierung. Ja, also es wird manchmal falsch gesagt, dass das ein Review ist. Das war es nicht, sondern er hat sie nur, ich glaube, in zwei Artikeln hat er sie hervorgehoben. Und zwar nachdem die Affäre hatten. Wobei man halt auch sagen muss, einfach, das ist wie ein Sechser im Lotto im Endeffekt. Wenn dein Indie-Spiel auf Kotaku wohlwollend besprochen wird, wie viele Indie-Spiele werden jeden Tag auf Steam rausgeschoben, die kein Schwein interessieren? Und da ist halt so eine exponierte Möglichkeit, sich bekannt zu machen, natürlich Gold wert. Ja. Da braucht man kein Review. Allein, dass die Leute den Namen lesen und den Namen vom Spiel lesen und zack. Wobei man halt auch sagen muss, es ist jetzt kein Spiel, was verkauft wurde. Ne? Also das ist die Depression Quest. Depression Quest war kein kostenpflichtiges Spiel. Naja, aber auf jeden Fall, der Aaron Joni hat es auf einem Forum namens Something Awful gepostet. Und ich glaube dann noch auf Penny Arcade. Und was direkt angefangen hat, ist, dass die Threads gelöscht wurden, die Diskussionen darüber. Und das also wurde auch generell rausgelöscht. Und was man wissen muss, das Something Awful Forum, das ist nicht viel besser als 4chan, was so Kram angeht. Die sind riesen Arschlöcher zu großen Teilen. Und das ist da relativ normal, dass Leute gebullied werden und so weiter. Ja, die hatten auch ein Doxing-Forum. Something Awful hatte Helldump, wo Leute ihre Adressen rausgesucht haben und dann die Leute interviewt haben und ins Verhör genommen haben und im Real Life belästigt haben. Es gibt auch die Gerüchte, dass sie einen Confirmed Kill haben, weil sie jemanden so stark belästigt haben, dass eben die Person sich das Leben genommen hat. Ja, und Quinn war da ja auch unterwegs. Ne? Also ja, das ist das Lustige. Und das erste Mal, wo Zoe Quinn gesagt wurde, ich glaube, das wurde es auf Twitter gesagt, hey, da ist ein Post über dich, war, hey, da ist ein Helldump über dich, glaube ich. Und die Sache ist, die Zensur ging direkt los, dann ist er auf WordPress gegangen damit und das Ding steht auch immer noch. Aber sogar, also auf allen Foren, wo das diskutiert wurde, ist immer ausgewichen worden. Hey, wo können wir denn diskutieren? Und auf allen Videospieleforen von irgendwelchen Videospieleseiten wurden die Threads gelöscht. Und erstmal war halt, what the fuck? Wieso wird das hier alles gelöscht? Auf 4chan sind sie gegangen. Und auf 4chan wurde auch gelöscht plötzlich. Und die 4chaner, zumindest, also keine Ahnung, wie sie jetzt stehen mittlerweile, ehrlich gesagt, aber zumindest zu der Zeit waren die noch ziemlich militant auf, Alter, moderiert uns bitte so wenig wie möglich und wir lassen uns nicht den Mund verbieten. Und aber das Videospiele-Board bei 4chan, anscheinend hatte Zoe Quinn da einen Freund, der da Mod war. Und das wurde klein gehalten. Auf allen Ebenen. Im Chat fragt man, was das für ein Spiel war. Das war ein Spiel, das ist ein Spiel, das kriegt man, glaube ich, immer noch auf Steam, wenn man Depression Quest eingibt. Das ist ein Spiel, das ist so eine Art Text-Adventure. Choose Your Own Adventure Book hieß das früher. Also du bist ein depressiver Mensch. Du kriegst in kurzen Sätzen eine Lebenssituation vorgestellt und hast dann unten drei Auswahlmöglichkeiten, die du tun kannst, um dein Leben zu verbessern. Und der Gag an der Sache war, dass von diesen drei Auswahlmöglichkeiten oft halt nur eine möglich war. Und das sollte praktisch die Depression symbolisieren, was ich gar keinen schlechten Schachzug finde. Mhm. Dass man halt dann wirklich nur ich lieg hier rum und mach gar nichts auswählen kann, anstatt ich gehe an die frische Luft oder ich mache mich an die Arbeit. Aber ich fand's jetzt auch, das ist ein Spiel, das jemand mit ein bisschen Kenntnis innerhalb von einer Stunde zusammenkloppen kann. Also ja. Das ist überhaupt kein die programmiererisches Schöpfung, Ding. Großartig. Die Schöpfungshöhe ist halt sehr niedrig. Jemand, der HTML schreiben kann, wenn jemand da einen halben Tag lernt, der wirklich langsam ist und sich mit Programmieren nicht auskennen, reicht ein halber Tag, um das zu lernen, wie das geht. Mm. Also, und das ist ja auch noch mit einem Baukasten gemacht namens Twine, also das ist noch einfacher so. Ja, und diese ganze Geschichte hat dann einfach weitergebrodelt, praktisch. Da, wo es erlaubt war, es gab so manche Möglichkeiten, wo man es diskutieren durfte. Der Escapist hat sich da ein bisschen hervorgetan, damals aber noch unter ganz anderer Leitung und mit ganz anderem Anspruch als heute. Da gab es einen Thread im Forum, wo das Wort Gamergate geschrieben werden durfte. Ansonsten war es wirklich so, dass egal, wo man das versucht hat, dass es gelöscht wurde einfach. Ja. Das Ding ist auch, dass natürlich ist es sagen wir mal, an dem Zeitpunkt kann man das in die Gerüchte-Ecke stellen, so, zwei Personen trennen sich, begegnen sich und dann ist eine Person angepisst. Das Ding ist, dass zu dem Zeitpunkt bei Gawkhorse selber, der Webseite, die ein bisschen ähnlich wie die Bild-Zeitung ist, nur mit wesentlich niedrigerem Niveau. Ja, man muss vielleicht auch dazu sagen, dass das Kotaku, von dem wir gerade die ganze Zeit geredet haben, das ist quasi die Videospiele-Webseite von Gorka gewesen. Genau. Und Gorka, das englische Wort Gorka bedeutet auf Deutsch Gaffer. Und das sagt, glaube ich, auch alles darüber aus, was für eine Art und Weise von Journalismus das war, der da betrieben wurde. Und Gawker hat eigentlich alles, was in Gerüchteküche mäßig vonstatten ging, immer sofort veröffentlicht. Also da gab es zum Beispiel einen Spieleentwickler, da hat eine Freundin von einer, die meinte, dass sie von einem Spieleentwickler belästigt worden sind, das auf Facebook gepostet und die haben einen Artikel draus gemacht. Also bei denen war der editoriale Standard extrem niedrig, einfach nur aufgrund von einem Facebook-Post. Und das aber sozusagen umgedreht, dann dieser Zoe-Post nirgendwo besprochen werden kann und aber gleichzeitig bei Gorka halt alles veröffentlicht wird, das war halt auch so eine Diskrepanz, die einen ein bisschen am Kopf hat kratzen lassen. Also. Ja, und dann, also bevor er mit seinem Sohn große Felsen bewegt hat, war Monday Matt jetzt ein ganz kleiner YouTuber und der hat ein Video drüber gemacht, wo der, ich weiß gar nicht mehr, was der da groß besprochen hat. Er ist ja ein kleiner YouTuber jetzt, ne? Er ist immer noch ein kleiner YouTuber. Er ist wieder ein kleiner YouTuber, er war ja recht groß durch. Ja, was er besprochen hat, war ja im Prinzip den Zoe-Post halt, also dass es den gibt und die Sache mit dem Spielejournalisten. Ich hab die Geschichte von dem Mann, der nicht mitgekriegt hat, das jetzt vielleicht ein andermal, aber er ist auch ganz schön übel auf die Schnauze geflogen dann. Ja. Aber auf jeden Fall, das Video wurde downgenommen mit einem DMCA-Claim, wahrscheinlich von Zoe Quinn selbst, weil er als Bild in dem Video einen Screenshot von Depression Quest hatte. Ich glaube, das ist aber auch verified. Also du musst deine Daten angeben. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das wirklich selbst war. Und die Sache ist, es gibt ja so einen, also jetzt vor allem in der digitalen Zeit gibt es ja so eine Sache wie den Streisand-Effekt. Wenn du versuchst, etwas zu vertuschen und alles immer löscht und so weiter und die Leute aber es gerade noch zu sehen bekommen, dann verheimlichst du damit gar nichts. Und danach ist es halt nach und nach einfach explodiert, weil immer mehr Leute drüber geredet haben und immer mehr zensiert wurde und dann noch mehr Leute drüber geredet haben und so weiter. Und die bärtige Hackfresse, die wir da sehen, das ist Phil Fish, der Entwickler des Spiels Fez. Und das war so einer der ersten, auch aus der Reihe der Entwickler, der sich an Zoes Seite gestellt hat und Gamer als witless man children bezeichnet hat und anderen Leuten gesagt hat, die Zoe kritisiert haben, sie sollen das Maul halten. Und ja, so hat sich dann so ein Wall gebildet aus Zoes Freunden in der Spieleentwicklung, in den ganzen Spielepublikationen. Und vor allem mit Zoe kritisiert ist gut. Da hat jemand Zoe Quinn der sexuellen Belästigung angeschuldigt. Das soll auf Phil Fishs Hochzeit basiert sein, wenn ich mich richtig erinnere. Und Phil Fish sagte dann hier, halt's Maul, niemand wollte dich an der Hochzeit. Yeah. Und ja, also die hat halt relativ viel Dreck am Stecken, so mit Sachen, die gemacht hat. Es tauchte dann auch immer mehr auf, sodass sie eine was war es denn alles, was sie gemacht hat? Die hat irgendwie Crowdfunding gemacht für Sachen, die sie nie getan hat, wo sie aber, also für eine Game Jam war das, glaube ich, und die hat sie dann sabotiert und dann gesagt, hey, wir machen eine alternative Game Jam mit mir und hat massiv Geld eingestrichen dafür, auf ihr privates PayPal-Konto unter anderem. Und die Rebel Jam ist immer noch nicht passiert. Jetzt, was wird das sein? Also 5-6 Jahre später halt, ne? Und dafür war sie bekannt. Dann hatten ein paar Leute auf Wizardchan, das ist irgendwie so ein 4chan-Board für Incels. Ja, für Incels im Prinzip. Ja, aber im Endeffekt auch halt das würde ich jetzt nicht so abwertend sagen. Das war ja da eher halt so eine geschlossene Community von Leuten, die Schwierigkeiten haben, eine Freundin zu finden. Ja, und die einfach super suizidal sind, weil sie also jetzt nicht nur unterfickt sind, sondern weil sie einfach niemanden haben im Leben, mehr oder weniger. Ernsthaft depressive Leute. Also, so wie ich das mitgekriegt habe, ist das ein bisschen eine Teenie-Welle mittlerweile, wo sich die irgendwie 18-, 20-Jährigen als Incels ausgeben. Die sind mit 25, sind das keine Incels mehr. Ja, ja, also Wizard-Chan sind das schon Leute, die so... Ja, Wizard-Chan ist schon pathologische Selbsthilfegruppe. Also ja, denen es wirklich gar nicht gut geht. Also mit Panikstörung, Probleme zum Beispiel überhaupt eine Pizza anzunehmen, wenn man eine Pizza bestellt und so, dass man Herzrasen bekommt, wenn man an die Tür geht und so. Also ja, schon, muss man ja die Pop-Incels muss man ja praktisch von differenzieren, ist ja... Also es sind halt arme Schweine. Und die, ja, genau. die dann kam heraus, dass die irgendwann in ihrem Forum halt auf Depression Quest gekommen sind und so, Alter, ich habe das Gefühl, das Spiel macht sich über mich lustig. So. Es, also niemand, der Depressionen hat, würde sowas hier schreiben. Und die haben das halt ein bisschen runtergezogen und daraufhin wurden die von Zoe Quinn geraided. Und nochmal halt fertig gemacht von ihrer Clique. Ja, aber sie hat das ja auch ein bisschen verwendet, um wieder zu sagen, guckt hier, ich werde beschimpft, ich werde runtergemacht von den bösen Leuten. Also da schon, hat sie auch schon wieder angefangen, versucht, ihre Werbetrommel im Endeffekt zu rühren. Ja, und man muss halt noch dazu sagen, dass es auch Vorgamer gewesen ist. Also diese Nummer von wegen, ich bin ein armes, kleines Opfer und deswegen bin ich unglaublich wichtig. Das war nicht das erste Mal, dass sie diesen Trick gemacht hat. Ja, genau, das zeigte sich die Masche so mit zum ersten Mal, jedenfalls für mich. Und das mit provozieren dem, und dann sich beschweren über das Gesagte. Ne? Mit dem armen kleinen Opfer, man muss dazu auch sagen, in ihrem Buch Crash Override Network tut sie in der Zeit, wo, also bevor dem Zoe-Post gibt es auch an, dass sie Probleme hatte, überhaupt ihre Miete zu bezahlen, dass sie teilweise obdachlos war. Und dann gab's den Zoe-Post und später die Gamers Are Dead-Artikel und dann hatte sie ein Patreon, wo sie $5,000 eingenommen hat. Also das darf man auch nicht vergessen, dass sozusagen Pro Monat, über Jahre. Pro Monat, also das sozusagen von ich kann meine Miete nicht bezahlen zu Hilfe, Hilfe, ich werde im Internet belästigt, gib mir bitte Geld für mein Patreon, ich krieg 5K auf die Hand, ist halt schon auch heftig. Also jetzt schon Miete von bezahlen, ja. Jo. Nee, aber so Sachen halt über die Vergangenheit von der sind dann, weil die Diskussion wurde immer mehr unterdrückt und dann war halt immer mehr, Moment, hier gibt's doch was, wir graben mal. Und dann wurde gedickt. Digging. das war eine interessante Zeit. Und dann ist so Stück für Stück rausgekommen, hey, Moment, die Videospiele-Journalisten, die kennen sich ja alle irgendwie. Die wohnen ja alle in San Francisco und sind teilweise mit Videospieleentwicklern in WGs und in Beziehungen. Über die schreiben sie auch alle. Da gab es einige. Mhm. Ich glaube, Patricia Hernandez war so eine, die in einer Beziehung mit einer Videospieleentwicklerin war. Über die hat sie mehrmals geschrieben, glaube ich. Und dann also so mit dieser Hochzeit von Phil Fish. Das ist so ein bisschen so eine Clique. Kam dann raus. Die kennen sich alle. Und das ist schon ein bisschen merkwürdig für so ein globales Hobby, dass das so mehr oder weniger aus einer Stadt koordiniert wird, der Journalismus darüber. Ja, nicht nur der Journalismus darüber, dass auch die Leute, die die Spiele schreiben, die bejubelt werden, aus dieser einen Stadt kommen, ist schon, merkwürdig. Aber das ist natürlich alles abgelehnt worden mit der Begründung, das seien private Dinge, die der Aaron Joni da gepostet habe über Zoe Quinn. Es gehe die Leute überhaupt nichts an, was diese Frau in ihrer Freizeit macht und so weiter und so. Und wer das diskutiert, ist halt ein Feind im Endeffekt. Ja. Was kam denn noch alles raus zu der Zeit? Ach ja, dann war während Gamergate am Laufen war, irgendwann hat, wer Firefly die Serie kennt, kennt den Charakter Jane. Der Charakter Jane ist gespielt von einem Schauspieler namens Adam Baldwin. The man they call ist einer der Jane. Geringeren Baldwins. Nicht zu verwechseln mit, wie heißen denn die anderen alle? Es gibt tausend. Ja, aber mit denen hat er ja nichts zu tun. Nee, lustigerweise, aber die anderen sind alle verwandt. Ja. aber auf jeden Fall, der hat dann, irgendwie ist der auf, Internet Aristocrat, heute bekannt als Mr. Metacore, aber jetzt ist er, glaube ich, von YouTube geschmissen gerade gestern oder heute. Der hat das dann mal compiled und kann man immer noch googeln, Internet oder bei YouTube suchen, Internet Aristocrat Gamergate, ist irgendwie 2 Stunden lang. Das sind alle seine Videos, die er zu dem Thema gemacht hat. Wenn man mal einen Einblick haben will, wie das, an mich kam das über Internet Aristocrat ran, kann ich mich noch dran erinnern. Also ich glaube über die Honey Badgers und dann Internet Aristocrat. An mich kam es über MSNBC. Großartig. Das muss ich später gar nicht mehr genau sagen, muss ich sagen. Ich glaube, das war auch im Escapist-Forum, dass ich drüber gestolpert bin. Und der Adam Baldwin, der hat dann halt auf Twitter das Internet Aristocrat-Video, glaube ich, geteilt und dann mit dem Hashtag Gamergate. Und das Ding ist halt, es ist halt auch eine kleine Clique gewesen. Also sozusagen Internet Aristocrat, der Mann, den Mert, dass das Zoe-Post rauskam, das hat halt auch so Wellen geschlagen, weil du halt schon vorher sozusagen in der Indie Szene halt schon wusstest, dass das einfach eine kleine Clique gibt. Und dann gibt es einen Post von V, also Videogames auf 4chan von 2013, vom 31. Juli. This is an industry conspiracy designed to make these shitty devs who supported Fish to look like the good guys. Its main purpose is to further enforce the whole entitled gamers, customers are wrong agenda so that companies can eliminate any criticism of their games that much easier. Who would believe the opinion of someone who's a misogynist Twitter bully? Criticism towards any of these people or there will be dismissed as another internet hate crusade and bad and lazy throughout last movie gamers will continue to flood the market and no one will be able to say anything negative or they will be labeled misogynist, racist, atheist, hate mongers. 2013 hat er später den kompletten Narrativ vorhergesagt, was sich später zugetragen hat. Und das war 2013. Ja, und dann ist das so irgendwie, ist der Vorhang gefallen. Oder, naja, was sagt man da eher? Die Hülle. Der Schneeball ist ins Rollen gekommen und hat eine Lawine verursacht. Also, würde ich behaupten. Ja, was hier noch steht, ist das mit den Fine Young Capitalists. Das ist ja auch noch nicht uninteressant. Das war nämlich so eine Gruppe von Leuten, die auch gerne so ein Preisausschreiben da quasi gemacht haben mit für Frauen in der Spieleindustrie. Sie wollten da quasi ein Spiel finanzieren, was eine Entwicklerin sich halt ausgedacht hat. Und die Zoe Quinn und ihre Freunde haben sich halt eben gedacht, so Konkurrenz, und haben die dann mal schön gedoxt und deren Fundraising-Sachen torpediert mit von wegen ganz schlimme Leute und so. Und ja, aus diesem Fine Young Capitalist-Ding ist auch was geworden. Das ist nämlich durchgegangen. Ich weiß nicht mehr, wie das Spiel hieß, aber auf jeden Fall haben sie... Afterlife Empire gibt's bei Steam. Afterlife Empire, ja, genau. Und kauft's nicht. Nö, ist nicht besonders gut. Aber in dem Zusammenhang ist auf jeden Fall auch diese Figur der Vivian James entstanden, die ja so ein bisschen das Maskottchen von Gamergate geworden ist. Ja, das war, ich glaube, das Ausschreiben lief so, hey, schickt uns eure Pitches für Videospiele, ihr müsst Frauen sein, weil wir möchten Frauen unterstützen in der Videospiele-Szene, weibliche Entwickler wollen wir pushen, und das beste Konzept, da sorgen wir dafür, dass das in ein Videospiel, also dass das gemacht wird. Also es ging nicht mal darum, dass die Frauen programmieren können, sondern nur, dass sie eine Spieleidee haben. Doch. Das kolumbianische Studio, Autobotica hießen die, glaube ich, das waren auch Frauen, die es dann am Ende realisiert haben. Cool, das wusste ich gar nicht. Und der Gag ist halt, weil die gesagt haben, Frauen müssen das machen, kamen dann die schlaue Zoe und ihre Freunde an und haben gesagt, wie meint ihr denn Frauen? Meint ihr also nur mit Uterus? Ja, und da haben sie halt gesagt, okay, dass ihr transphob seid. Ja, da haben sie halt gesagt, okay, wir machen hier eine klare Linie. Man muss postoperativ sein, wenn man trans ist. Man kann trans sein, aber dann soll man postoperativ sein, damit sich nicht einfach nur irgendwelche Typen bewerben. Und dann also Doxing, Hacking, der Fundraiser, also alle Möglichkeiten, dass die einen Fundraiser machen, wurden lahmgelegt. Das Ganze wurde dann finanziert vom Videogame Board auf 4chan. Zum großen Teil zumindest. Ja, und halt auch von den Leuten inzwischen, die halt auch auf anderen Plattformen davon Wind bekommen haben. So ein bisschen was gab es ja noch, also 4chan und den Askapist zu der Zeit im Endeffekt. Also eine zweitrangige Spiele-Website und ein Imageboard waren die Orte, an denen man darüber sprechen konnte. Und Twitter vielleicht noch. Aber auf Twitter war es noch nicht so organisiert, weil es den Hashtag noch nicht gab. Hier haben wir Vivian. Sie steht stellvertretend für alle Spieler, die gerne einfach nur ihre Spiele spielen wollen, ohne dabei irgendwie die Welt retten zu müssen. Sie war I'm not your shield, oder wie hieß das noch? Aber da kommen wir auch sicher noch zu, Das natürlich. kommt noch. Nee, Vivian James war einfach nur dieses Design für das Spiel, weil 4chan halt so viel gespendet hat, dass die gesagt haben, okay, hier, also wir Das bauen einen waren. Charakter für ein nach eurem, also den ihr designt, und dann hat irgendwie, ich weiß nicht, irgendeine Zeichnerin, glaube ich, hat Vivian James designt. Man sieht das in den Haaren, die 4chan, das 4chan-Kleeblatt und naja, der Pulli ist ein 4chan-In-Joke. Die Farbkombination. Ja, und hier zeigt sich dann der große Fehler der ganzen Geschichte. Nämlich hätte man am Anfang gesagt, okay, das, was der Grayson und die Quinn da gemacht haben, war nicht gut. Den hauen wir auf die Finger. Wir sagen, das dürft ihr nie wieder tun. Wir packen Disclosures an die Artikel, wer bei wem gewohnt hat und wer mit wem irgendwie unterwegs war. Hätte man das getan, hätten die Leute nicht so lange gesucht, bis sie herausgefunden haben, dass diese Leute sich nicht nur untereinander kennen, sondern auch untereinander querfinanzieren über Patreon. Dass also Leute, die Zoe Quinns Spiel in ihren Magazinen featuren, gleichzeitig Zoe Quinn Geld geben. Oder dass Journalisten von Developern in ihrem Patreon unterstützt werden, deren Spiele sie besprechen. Und ja, da wurde das Ganze auch nochmal eine ganze Nummer schärfer, weil vorher ging es ja wirklich nur darum, haben die da irgendwie rumgemacht und hat er dann da positiv über sie geschrieben. Aber hier kam dann Geld ins Spiel. Das ist sowieso auch so eine ganz komische Sache, diese San Francisco-Truppe da. Die haben alle Patreons und geben sich alle gegenseitig Geld. Also ein paar von denen müssen ja bei Minus rauskommen mit ihrem Patreon. Ich hoffe, es ist es wert. Ja. Ja, also was hier steht, am 24. August wurde dann der Indiegogo gehackt von den Fine Young Capitalists, da hatte ich ja schon drauf angespielt. Und währenddessen immer mehr Dinge, die rausgekommen sind, halt mit, es war halt, irgendwann ist ein Muster so ein bisschen hervorgetreten. Die Verschwörungstheoretiker, die hatten echt, es waren gute Tage. Ja. Das sind die Chefs von den Zeitungen oder was? Auch von diesen Webseiten? Inzwischen ist auch ein Artikel von Anita Sarkeesian erschienen im August, obendrauf auf den ganzen. Was? Du bist gemutet, Maus. Wer war das? Sorry. Also, Ich habe hier ein bisschen. nee. So, die gute Anita hat in der Zwischenzeit halt auch ihr Video veröffentlicht, mitten in dieses ganze Durcheinander rein musste dann noch diese Bombe. War das das Video? Ich glaube, es war das Video, wo sie unter anderem Hitman gespielt hat und da Prostituierte umgebracht hat in dem Spiel und gezeigt hat, so kann man mit Frauen umgehen in dem Spiel. Ja, und Und das, ja, die sie alle drauf Spieleentwickler, die gestürzt sind. wollen, dass die Typen, die das spielen, perverse Pleasure dabei haben und so weiter. Und währenddessen siehst du, wie sie Punkte dabei verliert. Die Male Gaze, genau. Die männlichen Schwulen. Oh ja. The Male Gaze. Uiuiui. Ja, und da kam, zwischendrin hat dann hier Devin Farage, auch so ein Name, der inzwischen schon vergessen ist, der hat damals für irgendeine Kinoseite geschrieben und hat gesagt, ja, Gamergate ist schlimmer als ISIS. Nicht schlimmer als Hitler. Nee, schlimmer als heißt. Ich meine, was sind das für Gleiche? Gerüchteküche ist am Brodeln und man findet ethische Konflikte bei Journalisten und Devs, die sich gegenseitig Geld zuschieben und übereinander reporten und irgendwie alle in denselben Bars rumhängen. Und das ist dann schlimmer als der IS. Weil jemand merkt, dass du vielleicht etwas korrupt bist. Wow. Aber ich muss echt sagen, im Nachhinein, ich finde es so schön, wie viele von den Namen, die da uns als Terroristen bezeichnet haben, einfach vollkommen in Vergessenheit geraten sind. Ist einfach gut. Und das zu Recht. Und dann sind wir soweit. Adam Baldwin am 27. August 2014. Er schafft aus dem Nichts den Hashtag Gamergate. Ach, diese Baldwins sind so ein Durcheinander. Genau. Und hier haben wir dann auch den Disrespectful Nod. Das war ja quasi die große Operation, um die Webseiten allen voran, halt die von Gorka, da die Werbetreibenden anzuschreiben, um denen zu sagen, dass die halt eben nicht interessant sind für die Gamer, weil sie ihr eigenes Ding machen und sich nicht scheren um die Konsumenten und deswegen man da auch keine Werbung schalten braucht, wenn man da sowieso niemanden mit erreicht. Und sie waren sehr erfolgreich damit. Kurzzeitig oder wie? Ja, wirklich. Das gab ja so, sogar zum Beispiel Intel hat erstmal überprüft, was sie da machen und ist dann natürlich von den Journalisten überzeugt worden, das wieder zurückzunehmen. Es gab aber auch andere Werbetreibende, die abgesprungen sind, richtig, ne, oder? BMW war nicht zum Beispiel dabei? Na, Mercedes war das, aber ich glaube, das war ein großenteils temporär. Weil dann kommt jemand von der Mainstream-Medien um die Ecke und sagt, hier, das ist ein Fehler. Das ist eine Hassgruppe. Und dann sagen die, okay. Dann ändern wir das wieder. Was soll das Ding ist, soll ja eine Million gekostet haben für Gorka auf jeden Fall. Das Ding ist ja auch, dass der Videospieljournalismus ja schon immer, sagen wir mal, seine Probleme hatte, weil ja, man über Produkte schreibt, wenn man Review abgibt, dass man eventuell von der Spieleschmiede keinen Zugang mehr zu Titeln erhält, kostenlos, dass man die nicht vorab bekommt und wer vorab Bericht erstatten kann, der hat einen Marktvorteil und sagen wir es so, beim Videospieljournalismus gab es vorher einen Haufen Probleme. Allerdings haben diese Ereignisse hier drum sozusagen dem eine ganz neue Dimension gegeben, da du jetzt nicht nur sozusagen die Standardkorruption hattest, sondern dass halt Leute auch noch mit einer Far-Left progressiven Agenda super korrupt sind und einfach sozusagen das Hobby ein Stück weit eingenommen haben, während sie massiv korrupt sind. Und das hat die Leute halt, das war sozusagen der letzte, the straw which broke the camel's back, also das, was das Tier zum Einsturz gebracht hat. Und die Probleme innerhalb der Industrie, also innerhalb der Videospielindustrie und innerhalb der Video, der Journalisten, die darüber Bericht erstatten, da hätte es einen Schlag gegeben, auch ohne diesen Zoe-Post. Zoe ist sozusagen wie im Ersten Weltkrieg der Franz Ferdinand, der erschossen worden ist, der aber später nicht wirklich wichtig war. Also die Ereignisse haben zwar mit ihr zu tun, ganz am Anfang, aber sie selber wurde später literally who genannt, also wortwörtlich wer. Also weil einfach so viel Korruption an den Tag gefördert worden ist, dass man gesagt hat, wir müssen den Journalismus hier irgendwie reformieren. Wir können so nicht weitermachen. Das Medium geht so vor die Hunde. Und das waren halt sehr viele Hobbyisten, die gesagt haben, das geht einfach so nicht mehr weiter. Bis hierhin und stopp. Und dann haben die Journalisten sich auf einer privaten E-Mail-Liste koordiniert. Und innerhalb von einem Tag die Gamers are Dead Articles rausgehauen. Ja, da kommen wir gleich zu, aber auf jeden Fall nochmal zu diesem Zugang und so, das ist aber generell ein Problem. Ich meine, das Problem mit dem Zugang, das hat man zum Beispiel schon gesprochen, als es um die Kriegsberichterstattung in Afghanistan ging, erinnere ich mich drum, als es diese sogenannte Embedded Journalists gab. Oder halt eben mit dem Weißen Haus, dass das da ja auch so eine Clique ist, Weiße Hauspresse. Und wenn man da bei bestimmten Politikern halt mit denen nicht befreundet ist, dass sie einen dann quasi auch nicht ranlassen, ne? Kein Interview machen und so. Und dass man da dann halt natürlich auch einen Nachteil hat und dass das deswegen auch zu bedenken ist. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich da schon Jahre vorher von diesen Bedenken gehört habe. Und jetzt mittlerweile, was jetzt Unterhaltungsbranche angeht, sieht man das ja auch im großen Stil bei den Serien, bei den Filmen und so, mit dieser ganzen politischen Korrektheit, die da in den Jahren nach GEMA geht, da auch mehr und mehr Bahn gebrochen ist. Hier mit diesen ganzen Sachen, dass man da auch von Disney und so, damit denen keine negativen Reviews machen darf, weil man ja dann den nächsten Film nicht mehr kriegt vorab. Ne? Also es wäre genau das gleiche Problem, was wir halt eben auch schon hatten. Und dann gab es noch in der ganzen Spielgeschichte halt eben so mehr oder weniger unbemerkt von der Allgemeinheit halt diesen ganzen akademischen Unterbau, was ja auch in GEMA geht, so ein bisschen mehr ans Tageslicht getreten ist, zum Beispiel mit dieser Organisation hier der DIGRA, Digital Games Research Agency oder so, die auch in mehreren Ländern halt Projekte machen und wohl auch anfangs mal nicht so eine ideologische Organisation war, aber dann halt eben da immer mehr von so Social Justice Leuten sich da reingepflanzt haben und halt dann auch wieder das Thema geändert haben auf Frauen und Minderheiten und so weiter. Und da, Ebe, du warst ja sogar mal bei einer Veranstaltung von denen. Vielleicht erzählst du da noch mal kurz was zu. Ja, das war die DIGRA-Konferenz in, wie hieß es, Lübeck? Okay. Ja, Lübeck war das. Ja, und ich meine, an sich war die Konferenz nicht schlecht, also zum Teil haben sie schon über Videospiele gesprochen und sie hatten halt Panels, wo es halt darum ging, queering up Videogames, the scandal shows that we need queer theory, und die hatten vorher schon queer theory, das sind LGBTQ Studies, eine Theorie, und ja, die Bunthaarigen haben noch sozusagen überwiegt. Am Ende der Konferenz hattest du die Ansprache, dass man ein Code of Conduct erweitern soll, obwohl niemand irgendwie belästigt worden ist. Ich habe dann auch einen von den Gamers Are Dead Artikeln, einen den Journalisten getroffen, mich mit dem unterhalten. Und generell waren dort alle so, ja, Gamergate geht gar nicht. Und ein paar meinten, also ich habe mich mit einigen unterhalten und ein paar meinten, ja, ich fühle mich eigentlich beleidigt, dass Videospiel spielender Mensch von dem, was Anita Sarkeesian da schreibt. Und ich hatte so das Gefühl, dass diese Angepisstheit über die Progressiven und deren Albtraum-Narrativ darüber, was für schlechte Menschen die Videospielspieler sind, dass die so ein bisschen waren wie Leute, die, also da gibt's dieses Bild, wo ein Stück Holz über einen Abgrund rausgeht und wo ein Politiker dasteht und spricht, und dann stehen die ganzen Leute auf dem Holz und der Politiker steht nur dort, weil die Leute auf dem Holz stehen. Und ähnlich war es mit der DIGRA auch. Viele Leute haben einfach nicht sich das erlaubt, den Mund aufzumachen, zu sagen, nein, bis hierhin und nicht weiter, haben nicht Nein gesagt. Und deswegen ist sozusagen die Instanz der DIGRA halt auch unterwandert worden von Leuten, die halt, ja, Critical Theory und Critical Race Studies und halt ganze postmoderne Claptrap und intersektionale Studies an den Tag gelegt haben. Ja. Ja, weil nämlich, und das steht jetzt hier auch gar nicht drin, also der erste Schwung von diesem GEMA-Dead-Artikel war ja irgendwie so ein Blog auch irgendwie von einem von diesen DIGRA-Leuten. Ich habe auch schon wieder vergessen, wie der hieß. Auf jeden Fall. Ja, Goldberg oder Goldman. Genau, das war irgendwie die Inspiration, nämlich für die Gamers Are Dead Artikel. Weil das nämlich genau diese Kerbe war von wegen Gamer als Begriff irgendwie muss weg und so weiter. Währenddessen Zoe Quinn, die ja die wir ja am Anfang ausführlich besprochen haben, die nur noch ein Opfer war zu dem Zeitpunkt, hat währenddessen Videos gepostet, wie sie, es gab damals irgendwie Coca-Cola mit irgendwelchen Sprüchen drauf und dann irgendwie Share a Coke with a Gamer und dann haben sie dann lustige Videos gemacht, wie sie die Cola-Dose auf verschiedene Arten kaputt machen, weil da Gamer draufsteht. Sie haben T-Shirts verkauft, auf denen stand Cuties Killing Video Games. Also es wurde das Feuer angefacht, so gut es ging. Also es, man hat offen gesehen, dass es halt ausgenutzt wurde, schon zu dem frühen Zeitpunkt, um Geld zu verdienen einfach. Ja, und diese Artikel sind dann innerhalb von mehr oder weniger 48 Stunden am heutigen Tag vor 5 Jahren erschienen. Ja, außerdem, GEMA sind tot und so weiter. Ich sage nur, wir gegen die, ne, ist eines von den Sachen von gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, genau, Hate Speech Attribute, genauso wie Aufbau eines Handlungszwangs. Wir müssen jetzt dies und jenes machen. Zum Beispiel müssen wir uns vom Gamer-Begriff verabschieden. Ja, also es wurde ja auch nicht nur akademisch, also hier gerade der erste Artikel, Gamers don't have to be your audience, Gamers are over, von Lee Alexander auf Gamma Sutra. War ja auch einfach voller Beleidigungen. Ja? Obtuse Shitflingers pilzhütige Mario-Fans, die nicht wissen, wie man sich kleidet, Spieler in den Erdgeschosswohnungen ihrer Eltern und so. Also die üblichen Klischees, die man sich schon 100-mal von den Bullies angehört hatte, irgendwie war man schon ein bisschen länger in der Szene und ich bin da so seit Anfang Mitte der 80er in der Szene unterwegs. Wollten Sie denn das Idle Game Pushing? Das Idle Gaming pushen? So. Ich habe den Golding wiedergefunden. Dan Golding hieß der, The End of Gamers. Und er hatte Recherche zitiert von Adriana Shaw. Die war von der Digra. Und die Adriana Shaw, die hockt auch mit der Mia Consalvo und mit der Jennifer Jensen zusammen. Und das sind jahrelange Scholars of Ludology, also Spieleforschung. Und den Artikel, den Dan Golding zitiert, der heißt Do You Identify as a Gamer, Gender, Race and Sexuality and Gamer Identity? Und da hatten sie irgendwie 12 Leute oder 15 Leute befragt und aufgrund dessen haben sie dann, hat dann Dan Golding seinen Artikel geschrieben und dann haben alle anderen sozusagen auch den Dan Golding verlinkt, der halt auch zu der Clique gehört und da ist sozusagen der Berührpunkt zwischen den Akademikern und der Welle von den Gamers Are Dead Artikeln. Ja, und das haben wir ja in Deutschland auch, ne? Da gibt es eine Gruppe von Leuten, die halt immer wieder bei diesen ganzen Themen auftauchen. Und das wisst ihr ja als unsere Zuschauer. Das schauen wir uns ja jeden Sonntag an. Ne, das sind ja immer wieder die gleichen Figürchen, die einmal über den Weg laufen bei allen möglichen Themen, die nicht nur mit diesen Computerspielen jetzt direkt zu tun haben und Gamergate, aber da auch. Willst du nicht andeuten, dass sich die deutschen Journalisten absprechen, oder? Naja, vielleicht nicht unbedingt, aber man liest ja, wer wo was macht. Es läuft ja nicht am gleichen Tag auch nicht unbedingt. Aber auch Kooperationen und so weiter, die benannt wurden, ne? Aber ja, ich meine, du machst einen Republika-Vortrag und dann, ich meine, diese ganze Republika ist ja eine große Games Journal Pro Mailingliste. Dann das steht ja hier halt eben auch dann drauf, Games Journal Pros, das war halt diese Mailingliste, die es da gegeben hat, wo sich diese Leute abgesprochen haben, um alle ihre Artikel da rauszuhauen. Und das ist halt eben aufgedeckt worden von Milo Yiannopoulos bei Breitbart und ja, dann gab es noch so 2 andere Sachen, die Breitbart geschrieben hat, die ganz vernünftig waren in dem Zusammenhang. Aber was da nicht war, liebe Nerdcores und so weiter da draußen, war, dass irgendwie da die Privatarmee von Steve Bannon da irgendwie gegründet wurde, wo sich dann alle angeschlossen haben oder irgend so ein Bullshit. Und ich weiß, dass der Bannon das in seiner komischen Biografie da irgendwie oder in seinem Buch da irgendwie schreibt. Wisst ihr auch warum? Weil der Mann davon lebt, dass er irgendwie Politikberatung macht und ganz besonders einflussreich ist und sich deswegen so präsentiert als besonders einflussreich. Das hat aber nichts mit der Realität zu tun. By the way, die Adriana Shaw hat mittlerweile ein neues Forschungsfeld eröffnet, das heißt Queer Game Studies. Ach Gott. Ja, die Sache ist, bei Gamergate, das war halt von Anfang an eine ziemlich, einfach dadurch, dass das angefangen hat in dieser 4chan-Kultur, ist das eine ziemlich anarchistische und Autoritäten verabscheuende und ablehnende Bewegung gewesen. Und deswegen, das war ein riesen Meme bei Gamergate mit dem Leader of Gamergate. Weil jeder war der Leader von Gamergate. Nee, ich war der Leader von Gamergate. Ich war der Leader von Gamergate. Es liegt alle falsch. Ich war der Leader von Gamergate. Ratet mal, welcher Hashtag auf Twitter gerade autocompleted? Ja. Das ist doch der Hammer. Aber schon länger. Ja, das wusste ich nicht. Ja, hier sehen wir eine lustige kleine Grafik. Hier unten, wo das Ganze anfängt, das war vor den Gamers at Dead-Artikel oder zu ihrer Erscheinung. Und dann sehen wir, wie das hier explodiert. Ich sehe leider die Skala nicht, aber ich glaube, so in der Spitze sind das 50.000 Tweets am Tag. Ja. Mindestens. Das ja, war ziemlich heftig. Dann, also der Hashtag war ständig auf Trending. Also der ist immer wieder neu getrendet, jeden Tag, glaube ich. Und, ja, es hieß ja hinterher auch, dass... Man kann sich vielleicht noch an den Hashtag Abmerkeln erinnern, der ziemlich verdächtigerweise plötzlich nicht mehr getrendet ist, obwohl der auf Platz 1 war. Und massiv Push gekriegt hat noch damals. Gamergate war einer der Präzedenzfälle dafür. Aber weiß man natürlich nicht, wie oft das schon vorher passiert ist. Ich habe doch auch Hashtag StoppGamergate. Ja, stimmt. Hat das so dargestellt, dass es irgendwie so, ja, so rund 48 Stunden ganz gut funktioniert hätte. Und danach haben sie eben dann einfach den normalen Gamergate-Hashtag benutzt. Ja, das war schon. Und dieselben Scheiße dann da verbreitet und wie unter StoppGamergate, ne? Also er hieß vor allem nicht mal StopGamergate. StopGamergate 2014. Er hieß StopGamergate 2014 und Gamergate lief wirklich weiter bis 2016 oder so. Ja, da soll noch was kommen. So. Vielleicht kommt ja auch noch was. Nee, Gamergate läuft immer noch. Stop die Journalisten, das ist mittlerweile der Boogeyman per Excel. Ja, das ist traumhaft. Die lassen das nicht mehr los. Ja, genau. Und aber wegen dieser Sache halt haben wir dann auch unseren Stream jetzt heute gemacht, also quasi genau auf den Tag, genau 5 Jahre nach den Gamers at Dead-Artikeln und nicht halt gestern, wo der eigentliche Hashtag ja sein 5-jähriges feiert, aber das war halt das Ding genau heute vor 5 Jahren, was die ganze Sache richtig explodieren hat lassen, diese schwachsinnige, also dieses komplette Angriff eigentlich der eigenen Kunden. So, also nach dem Motto, ihr seid ja nur da, um den Krempel hier irgendwie zu kaufen und so, und ansonsten erzählen wir euch irgendwie, was für schlechte Leute ihr seid und verarschen euch hier nach Strich und Faden, machen was wir wollen hier mit unseren Kumpels irgendwie. Und wenn es euch nicht passt, dann seid ihr halt schlechte Menschen und so. Das war halt genau diese Sache. Ich muss aber auch sagen, es war einfach eine extrem interessante Zeit, weil jede Woche gab es was Neues. Es ist so viel Scheiße passiert. Jeden Tag hat irgendein Arschloch da aus der Journalistenszene wieder irgendeinen Scheißartikel gepostet, wo er drin gelogen hat. Oder es ist wieder rausgekommen, hey, der ist mit dem befreundet und unterstützt den auf Patreon und so weiter. Also insofern, da kommen die Weltraumaffen auch her, weil damals gab es den Gamergate Deutsch Stream und das war einmal pro Woche halt das Wrap-up, die Übersicht, was die letzte Woche in der Gamergate-Affäre so passiert ist. Genau, wir haben ursprünglich den Gamergate Deutsch Stream gemacht, wie einige Leute von euch ja vielleicht auch noch wissen. Das haben dann immer so live so 3 bis 4 Leute geguckt, wobei 2 von denen oder 3 von denen meistens auch die Stream-Teilnehmer waren, die gucken wollten, wie viele Leute da sind, ja, und das Ganze ist so ein bisschen geboren aus, dass halt damals dann auch in Deutschland so ein bisschen angefangen wurde, darüber zu reden, aber halt nichts so richtig, also vor allen Dingen nicht von der Pro-Gamergate-Seite war. Und ich kann mich noch erinnern, wir haben uns halt damals bei Twitter irgendwie zusammengefunden, ich war da dabei, dann hier der Mondaffe, der heute leider nicht dabei ist. Gründungsmitglieder damals? Der war auch direkt dabei, ja genau. Und dann hatten wir noch den Arkham, hatten wir noch mit dabei. Und dann hatten wir... ich glaube, der war auch später erst. Okay. Und da hatten wir noch einen dabei, der hieß German Gamer. Der war aber nur 2 Mal dabei oder so. Der erste Stream war sogar auf dem Kanal von dem, aber das hat da alles platt gemacht und so, keine Ahnung. Und dann hatten wir noch einen dabei, der hieß Smart Cookie, der ist aber auch dann irgendwann einfach verschwunden, weil ich habe ja keinen Zwang dazu, quasi. Und ja, wir haben dann da halt über den Krempel geredet, ganz, ganz amateurmäßig, aber wir haben im Endeffekt halt die Happenings geöffnet, die sich gesammelt hatten die Woche über und haben da halt drüber gesprochen. Und ein paar von den Streams findet man auch noch bei YouTube, ja. Das ist da mal GamerGate Deutsch eingeben. Mich war das auch so der Startschuss, da überhaupt Videos zu machen. Ich war sowieso schon ein bisschen genervt von den von diesen übergriffigen Arten und Weisen. So, dass ich mir dachte, oder dass ich bei diesem Thema von der Sarkisian habe ich echt die Föhn gekriegt, ne? Dass sie irgendwie die Spiele ändern wollen und so. Habe ich mir dann direkt ausgemalt und da dann irgendwie Videos dann zu machen gestartet. Ne? So war das. Ja. Die Dame links oben ist Christina H. Summers, eine Feministin und Professorin, glaube ich, kann man sagen, oder? Was ist ja, die war Professorin. Erstes Ergebnis, ja. Wenn man GamerGate also bei YouTubern gibt. Jetzt arbeitet sie ja für einen Think Tank, aber davor war sie richtige Professorin, ja. Ja, und die hat sich das Ganze angeguckt und hat gesagt, was ist hier eigentlich los? Warum sind diese komischen jungen Feministinnen dabei, hier eine ganze Subkultur zu diffamieren? Ja, und hat sich auf die Seite der Gamergater geschlagen. Wobei man sagen muss, dass die Frau Summers halt eben auch entsprechend vorgeprägt war, weil sie ja zu dem Zeitpunkt schon, ich glaube, fast 20 Jahre ihr Buch schon alt war, das Buch Who Stole Feminism? Und da war die Dame halt schon in diesem ganzen feministischen Diskurs sehr stark involviert und hat sich das genau angeguckt, die ganzen Behauptungen, die da so gemacht wurden. Und das war, denke ich, auch der Auslöser, der dazu geführt hat, dass sie sich direkt mit GamerGate beschäftigt hat und da halt auch ziemlich schnell gemerkt hat, dass auch da mal wieder, so wie bei vielen anderen Dingen, die in dem Buch, was auch ein sehr gutes Buch ist, obwohl es in den 90ern erschienen ist, aber heutzutage immer noch, vielleicht sogar noch wertvoller als damals. Ja, würde ich auch sagen. Es ist heute, ja, war meines auch in den 90ern erschienen. Nee, aber ich würde wirklich sagen, ihr Buch ist heute noch wertvoller wie damals. Also weil man auch sieht, dass zwar die Progressiven, die politisch Korrekten zwar ein Stück weit zurückgedrängt worden sind, aber dass dieses Zurückdrängen halt eher so ein bisschen in der Öffentlichkeit stattgefunden hat und die aber still und heimlich sich weiter durch die Institutionen gearbeitet haben und heute noch viel stärker sind wie damals. Also. Ja, und auch diese ganzen Sachen, also ihr schreibt auch der Oscar Wilde-Fan, 50.000 am Tag, wie viel hatte Hashtag Aufschrei, ne? Dieser Vergleich vom GamerGate-Hashtag mit dem Aufschrei-Hashtag, ja, das ist eine sehr gute Frage, weil Hashtag Aufschrei hat einen Grimme-Preis gewonnen, die sind durch sämtliche Sachen da irgendwie geleitet worden, nur mit irgendwelchen Behauptungen, wovon die Hälfte auch gut und gerne Paulanergarten gewesen sein könnte. Und das war eine gesellschaftliche Debatte, aber hier GamerGate mit den ganzen verbrieften Dingen, ne, vollkommen offensichtlichen Sachen, die man sich von außen angucken konnte, wer da wem Geld gibt und so. Und hier mit diesem Indicate, da hatten wir auch am Sonntag erst wieder drüber geredet, mit diesem kaputten Preisausschreiben da, mit diesem Game-Preis. Du meinst, das ist ein Preis für Indie-Game-Spiele, bei dem zum Beispiel das Face von Phil Fish zweimal antreten durfte, weil es so toll war. Oder weil ach, Phil Gott, Fish ey, das so toll war. Gibt es sie noch für die Leute, die das interessiert? Da gab es auch Videos von Short Fat Otaku oder sowas, hieß das. Indie-Fansible, aber halt INDIE-Fansible. Das hatte die Affäre, wie das alles zusammenhängt, hatte das gut auseinandergenommen, das Video. Genau. War eine Reihe. Ja, ne, und das ist alles böse und Hass und so. Und das andere Zeug ist wichtige gesellschaftliche Debatte. Ja, und das sich fortsetzende Thema ist halt, dass immer wenn etwas Grassroots ist, also einfach nur normale Leute, die praktisch aktiv werden, und das ist Gamergate einfach gewesen. Das waren einfach irgendwelche Typen quer zusammengewürfelt über die ganze Welt. Es gab in jedem Land Gamergater. Außer Nordkorea. Da wäre ich mir nicht so sicher. immer wenn was echt Grassroots ist, dann ist das böse. Weil normalerweise kritisiert das dann irgendeine Sache, die halt im Establishment sitzt. Aber dann gibt es so Sachen wie Aufschrei, diese fiktiv Grassroots-Sachen. Weil Aufschrei hatte ich auch mal geguckt, das waren relativ wenig Posts überhaupt. Weil ich hatte einfach mal eine Search nach dem Hashtag gemacht. Der Feminismus sich nicht allgemein vom Staat so ein bisschen übernehmen lassen? Ja oder andersrum. Ne? Ja, würde ich auch sagen. Ja. Ganz komisch. Also, nee, aber das gibt's oft. Das ist so diese, oh nein, hier, seht euch diese unglaublich große Bewegung an. Und dann ist das ein Hashtag, der hat irgendwie 5000 Posts oder so, maximal. Ja, und Gamergate hatte das halt Tag für Tag für Tag für das Tag. Das war unglaublich. Es gab Millionen, ey, am Ende. Ich glaube, die letzte Zählung, das war 2016 war der Hashtag bei 8 Millionen Tweets. Also. Ja, und na gut, die Community ist mittlerweile halt ziemlich zerbrochen oder eingeschlafen, könnte man sagen. Gut, es gab halt auch von Anfang an Trolle, die sozusagen das genossen haben, Konflikte eskalieren zu lassen, die sich dann halt auch durch Drohungen oder Doxing geäußert hat, was auf beiden Seiten vorgekommen ist. Also, dass die Adresse von einem Games-Journalist oder von der Zoe Quinn, Anita Sarkeesian, dass die veröffentlicht worden sind. Andersrum herum aber auch, dass jeder, der sozusagen für Gamergate, für den Skandal oder für ethischen Journalismus Dinge besprochen hat, konnte sich auch sicher sein, dass er gedoxt wird. Also, ja. War nicht üble Schlammschlacht. Also. Bei diesen Game Journal Pros wurde zum Beispiel auch versucht, auf den Escapist einzuwirken, weil die halt immer noch diesen einen Thread zu Gamergate erlaubt haben und andere, also hier Ben Kutschera zum Beispiel hat dann gesagt, hier hört doch bitte damit auf, das ist doch schlecht und ihr müsst doch auch damit aufhören, wir haben doch alle damit aufgehört, wir dürften denen keine Plattform geben. Also hinter dem Rücken, ne, in der geschlossenen Gruppe von Journalisten. Und hier ist noch ein schöner Punkt ganz am Ende. Ich weiß nicht, ob die Zuschauer den schon sehen können. Diese Sucherei hat wirklich tolle Blüten getrieben. Zum Beispiel eine praktisch ein gelöschtes Google-Dokument von Daigra beziehungsweise Silverstring Media, einer PR-Firma, die auch wiederum mit Anita Sarkeesian verbunden war, bei der eine gute Freundin von Zoe Quinn gearbeitet hat und so weiter und so fort. Und die haben wiederum mit der Daigra zusammengearbeitet und da so ein bisschen diesen Input gegeben von wegen Intersektionalismus, Feminismus, diese Richtung. Unter anderem auch hier diese, wie hieß sie, Catherine Cross, die dann auch für die Sarkeesian gearbeitet hat später. Ja, also es kamen Sachen zutage. Mit jedem Tag wurde es eigentlich schlimmer für die Leute, die am Anfang einfach nur hätten sagen müssen, scheiße, wir haben Mist gebaut, tut uns leid. Aber die halt dann meinten, sie müssten auf die Leute einschlagen, die sie da irgendwie ernähren. Für die Leute, die interessiert sind, ich würde noch ein, zwei Sachen reinwerfen. Also einmal die Seite deepfreeze.it, also IT. Da kann man sich einfach mal durchklicken. Da sind einfach ein Haufen spezifisch jetzt über so Outlets, über Kotaku. Da kann man da draufklicken und dann, okay, wie, dann steht da. Stehen da alle möglichen Ethics-Issues. Also die Seite ist leider auch mittlerweile ziemlich eingeschlafen, aber was da steht, stimmt halt immer noch. Es ist nur nicht mehr up-to-date, es gibt wahrscheinlich schon längst viel mehr. Und da kann man sich auch halt mal so Namen wie Nathan Grayson oder wie hieß die nochmal, die besoffene, Leigh Alexander angucken und naja, was die halt so, also zum Beispiel da sind so Sachen wie die Games Journalist Pro-Liste und das ist dann ein Eintrag, war Mitglied von dieser Liste, die halt jetzt, was Marktsachen angeht, ein bisschen in Richtung Kartell geht. Man muss auch dazu sagen, dass es halt kurz vorher oder in ein paar Jahre vorher auch die Journal Pros gab. Das waren dann echte Journalisten, die Spielejournalisten, sowas Ähnliches gemacht haben und die haben dafür mehr auf die Fresse gekriegt als die Games-Journalisten auf jeden Fall. Jo. Ja, das ist krass, ne, dass ich das so. Also, dass das passiert ist und dass es dann trotzdem irgendwie noch, dass sie es einfach so weitergezogen haben und reflektiert. Es ist auch ein ganz guter Marker dafür, ob jemand zumindest annähernd recherchiert hat zum Thema Gamergate, wenn darüber Bericht erstattet wurde und man die Game Journal Pros gar nicht erwähnt hat, war das immer ein ganz gutes Zeichen dafür, dass die Leute einfach nur bei anderen Copy-Paste abschreiben, ohne sich wirklich was dabei zu denken oder irgendwo entfernt ein paar Ties zu der Clique hatten, also ein paar Verbindungen zu der Clique. Ja, oder wenn der Zoe-Post nicht beim Namen erwähnt wird und so Sachen. Also, weil dann kannst du schon davon ausgehen, dass der den schon nicht gelesen hat und überhaupt keine Ahnung von nichts hat. Ach ja, und was ich noch erwähnen wollte, zur Zeit von Gamergate wurde dann immer gesagt, oh, das sind irgendwie nur 300 Leute in their mother's basement oder so. Aber also 300 Leute, die 8 Millionen Tweets produzieren, ist schon gut. Also ja, mit den Zocken und den Bots. Also Subreddit Kotaku in Action hat mittlerweile über 100.000 Mitglieder. Ja, den wollte ich auch noch empfehlen. Also wen das interessiert, so mit so Ethikskandalen in Videospielen und generell das Problem halt von Ideologie, die sich ins Hobby reinpusht, Kotaku in Action, der Subreddit, der war da so ein bisschen draus hervorgegangen. 114.000 Mitglieder. Und da ist auch, also ich bin jemand, der da regelmäßig auch lurkt, da ist viel los. Also es ist immer noch genug Zeug unterwegs. Die Bewegung ist eingeschlafen, aber sie ist noch da. Ja, aber das war ja auch so ein bisschen, um das vorwegzunehmen am Ende, so ein bisschen die Idee, dass man der Watchdog ist, der halt bereit liegt und wenn die Idioten wieder anfangen, Dummheiten zu machen. Und das hat bisher auch immer funktioniert. Gerade wir werden nachher nochmal ein bisschen auf die aktuelle Entwicklung eingehen und auch da sind die ganzen alten Nasen auf einmal wieder im Twitter-Feed und du denkst dir, ach, guck mal, der und der, den kennst du noch von damals. Ja. Mhm. Das ist inzwischen wirklich so, ich komme mir so ein bisschen wie so ein Kriegsveteran vor. Es ist also eine Art der Erinnerung daran, weißt du? Ihr wart meine Kameraden. Ach, für mich war es vor allem eine tolle Zeit, weil, keine Ahnung, ich war bei der Arbeit und so, ah, ich habe 5 Minuten Zeit, um auf Twitter zu gucken, was jetzt wieder abgeht. What? Schon seinen eigenen Reiz da irgendwie auch dabei zu bleiben und den Finger drauf zu halten. Es war wie eine gute TV-Serie. Ja. Die Charaktere waren die gleichen. Manchmal kamen neue dazu. Ach, großartig. Ja, ich habe nochmal von TLD heute das Ding dazu geguckt und der hat das nochmal klar gemacht, dass die Sachen nichts miteinander zu tun haben eigentlich. Also deutlich gemacht nochmal. Welche Sachen? Hier noch deutlich gemacht. Ja, hier mit der Sarkisien, die Kritiker in den Spielen und die Kritiker in den Journals, ne? Nee, Sarkisien ist in diese ganze Geschichte ja nur reingeschlittert, weil sie ganz entgegen ihrer normalen Abfolge zu einem völlig unerwarteten Zeitpunkt dieses Video veröffentlicht hat. Und das hat nichts miteinander zu tun, kann man auch nicht sagen, weil A hat der Abel ja eben schon diesen Artikel von 2013 erwähnt. Und da wäre noch zu erwähnen, der offene Brief an die Spielejournalisten von der Samantha Allen. Transsexuelle Kulturjournalistin, was auch immer, die auch schon gerne mal sagt, dass sie Männer abgrundtief hasst. Und die hat ja ein Jahr bevor das Ganze losging, hat die sich praktisch an die großen Webseiten gewendet und hat gesagt, hört mal zu, es gibt auf euren Messageboards und auf euren Forumboards gibt es Leute, die machen anderen Leuten Angst, die fühlen sich da unwohl. Die sind transphob, misogyn, was auch immer. Die müsst ihr loswerden. Das wird schwer sein und weil, ja, und aber ihr müsst es tun, um halt einen Schritt weiterzukommen, damit wir Spiele zu einem besseren Ort für alle Menschen und auch die marginalisierten Menschen machen können. Ja. Also ein Jahr bevor die Lunte gezündet wurde, gab es schon den gesamten Plan meiner Meinung nach, wie das Ganze laufen sollte. Und ich glaube wirklich, dass man dann einfach auf einen Moment gewartet hat. Oder vielleicht das sogar noch in der Schublade gehabt hat, aber diese Quinn-Geschichte sich dann verselbstständigt hat und die Leute dann verfrüht losgeschlagen haben oder wie auch immer. Aber es war geplant und deswegen hängt das für mich auch zusammen, weil ja allein wenn du die Verbindung du hast ja eine direkte Verbindung von Zoe Quinn über Anita Sarkeesian über Maya Felix Kramer zu Silverstring und von Silverstring wiederum zu ihrer Beraterin Anita Sarkeesian. Also da die waren ja auch damals schon persönlich bekannt und allein das ich glaube da hat Teal Deer dann Unrecht, wenn er sagt, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ja, nichts zu tun ist natürlich übertrieben, das stimmt schon, die Themen passen sowieso gut zusammen auch, ne? Das ist dann, vor allem wenn es im Nachhinein passiert, schwer zu sagen, ob das jetzt entstanden ist, weil die Themen gut zusammenpassen oder weil man eben... Nee, das ist entstanden, weil die Leute schon eine ganze Zeit lang das Gefühl hatten, dass die Presse sie verarscht. Ja. Ich erzähle die Geschichte auch jedes Mal, wenn es darum geht, zu jedem Jubiläumstream. Ich habe früher sehr gerne Rock, Paper, Shotgun gelesen. weil die einen anderen Journalismus gemacht haben. Und das hat mir damals gefallen sogar. Aber die haben, irgendwann habe ich gemerkt, so, warum geht es eigentlich jetzt in jedem zweiten Text um die Rolle der Frau, um Marginalisierung, um, und ich habe mich auch beschwert, andere haben sich auch beschwert, und das war lange vor, naja, ein Jahr oder so vor Gamergate. Und da hat der Chefredakteur von denen, der John Walker, damals auch schon gesagt, verpisst euch, wir wollen euch hier nicht. Ja? Der hatte das schon komplett gefressen, was die Samantha Allen gesagt hat. Er hat gesagt, wenn ihr der Meinung seid, hier, ihr wollt bei uns nur was über Spiele lesen und nicht darüber, wie, keine Ahnung, wie sich ein queerer NPC fühlt oder so, dann seid ihr hier nicht richtig. Verpisst euch. Wir wollen euch hier nicht haben. Und die haben auch dann angefangen, radikal Sachen zu löschen, die sie kritisiert haben. Und die Leute lächerlich zu machen halt. Da sind dann 3, 4 von der Seite gekommen, also mit schön mit Sternchen dran, Redakteur, und haben dich fertig gemacht. Nee, nee, lass mal. Ja, ich wollte jetzt mal kurz, dauert auch nur eine Minute, quasi das ein Dokument der Zeitgeschichte den ersten Beitrag, über der das Wort Gamergate erwähnt hat, von deutschen Medien abspielen. Oh, ich weiß gar nicht, ob das noch 2014 überhaupt noch war oder ob das schon später war. Ich guck mal hier, wann das bei mir gezeitstempelt ist. Ja, 13.11.2014 ist hier bei mir das Datum. Da habe ich das auf jeden Fall runtergeladen, dass, ob das da auch direkt erschienen ist, aber auf jeden Fall muss es ja noch... Ist das noch kompatibel heutzutage? 14 erschienen sein, ja, das war schon die Zeit des Digitalen. Okay, ich fahre das mal kurz ab. Ja, gut. Wie werden Frauen in Games dargestellt? Mit ihren YouTube-Clips wirft Anita Sarkeesian seit Jahren einen kritischen Blick auf dieses Thema. Die feministische Medienkritikerin zeigt an Beispielen, wie oft Frauen die schwachen, auf Sex-Appeal reduzierten Wesen in Spielen sind. Bisher blieben kritische Stimmen von der Szene weitgehend unbeachtet, aber seit Gamergate ist das anders. Unter diesem Hashtag hetzen seit Wochen Gamer aggressiv gegen einige Frauen. Die Opfer, neben Anita Sarkeesian, Brianna Wu, die Mitbegründerin des Spieleproduzenten Giant Space Cat. Ja, wollte dazu direkt noch was sagen. So, Brianna Wu, Giant Space Cat, ihre Garagenfirma, die ein Spiel gemacht hat, das alle Leute ganz schrecklich fanden. Ich habe niemanden getroffen, der das Spiel gut fand. Nicht mal die Social Justice-Klicke konnte sich zusammenraffen, um zu sagen, das war gut. Die waren alle so, wir hassen die Frau. Ja, aber es ist... Ja, bei der Brianna, da gibt es eine interessante Geschichte über sie. Da wurde sie einmal interviewt, dass die Polizei ihr nicht hilft und dass sie dauernd belästigt wird, dass sie jemanden einstellen musste, der sich nur mit den Drohungen, die gegen sie ausgesprochen werden, beschäftigt den ganzen Tag. Und dass man zu ihrem Patreon spenden soll. Und da wurde sie interviewt und aufgrund von diesem Artikel, der in der Zeitung erschienen ist, haben dann einen Haufen Leute beim lokalen Police Department angerufen und meinten, hey, die Frau braucht Hilfe, warum macht ihr nichts? Und dann meinte die Polizei, ja, wir hatten Probleme an dem Tag mit dem sozusagen die Hotline der Polizei offen zu halten für echte Verbrechen, und die Frau selber ist zu dem Zeitpunkt, als der Artikel erschienen ist, nicht zur Polizei gegangen, sondern ist erst zur Presse gegangen, dann zur Polizei gegangen. Und der Polizist, genau. Der Sprecher meinte, bitte solche Sachen nicht machen. Wir haben echte Gewaltverbrechen in der Stadt und die Leitung muss frei bleiben und solche Artikel kann man sich sparen. Aber deswegen heißt es heute noch, das FBI hätte sich damit beschäftigen müssen, ne? Ja, das, der Witz war, die hatten ja auch geschrieben, ja, dass sie mehreren von diesen Leuten halt gesagt haben, sie sollen aufhören, in der Öffentlichkeit darüber zu reden, um die Ermittlungen nicht zu gefährden, und dass sie sich aber da nicht dran gehalten haben. Was mir zu Brianna Wu auch noch besonders einfällt, war diese Geschichte, als ihr Game auf Steam rauskam, nach ewiger Verspätung. Also es ist eigentlich ein Mobile-Spiel, ihr könnt euch also ungefähr vorstellen, wie viel Spaß das dann am PC machen wird, wenn es schon scheiße war, als es ein Mobile-Spiel war. Dass sie dann in ihrem, da gibt es ja halt immer diese Diskussionsboards auf Steam zu dem Spiel, und da hat sie halt mit ihrem eigenen Account hat sie die Frage reingepostet, findet ihr, dass Brianna Wu, the creator of Revolution 60, ein schlechter Mensch ist? Und dann hat sie das wieder gelöscht und es nochmal unter einem anderen Ding reingestellt. Weil aber Gamergate war zu der Zeit halt so auf Zack, die brauchten auch nur eine Sekunde sowas stehen lassen und das hat jemand gescreenshottet. Und ja, also sie hat versucht, selber gegen sich eine Hasswelle zu erzeugen oder eine Beleidigungswelle oder wieder irgendwas, womit sie zu den Medien gehen kann. Ja, und vor allen Dingen, was hat die Dame überhaupt mit GamerGate zu tun? Das war nur so, dass sie ein Meme gepostet hat mit so einem brüllenden Kind irgendwie und da dann irgendwie drüber untergeschrieben hatte, GamerGate oder so ähnlich. Und danach ist sie losgegangen und hat sich als Riesenopfer inszeniert. Und es gab ja, weil ihr die Leute nämlich nachgewiesen haben, dass das Kind irgendwie, dass der Bild kam aus einem Artikel über Autismus. Okay. Und es ging um, ja, das weiß ich noch. Und das hatte sie halt dann da rausgenommen und dafür hat man sie verarscht, aber man hat skrupellos. Total skrupellos, echt. Ja, aber auf jeden Fall super Recherche, Tagesschau. Jeden Cent wert. Ja. Und Game Designerin Zoe Quinn. Auf Twitter und Co. wird offen zu Gewalttaten gegen die drei aufgerufen. Die Frauen fürchten um ihr Leben. Ja, und das ist Moment mal, schon behauptet. Hashtag going to die too ist kein Aufruf zur Gewalt. Hope you die raped ist kein Aufruf zur Gewalt. You're going down, bitch ist kein Aufruf zur Gewalt. Ja. Außerdem, nicht... Na, was fehlt da in diesem Beitrag über GamerGate? Wie siehst du das? Ja, nee, den Hashtag, den haben die extra rausgeschnitten, Chris. Also, meinst du? Bestimmt. Nee, aber das war wirklich eine Sache, die sich durchgezogen hat. Also, wenn es jemals Drohungen gab, und es gab welche, es gab bei Anita Sarkeesian, da gab es irgendwie eine Drohung, dass bei ihr bei einem Talk was abgefackelt wird oder so. Oder das, nee, ich glaube, da wollte... Shooter. Ja, da hat sich ein Shooter angekündigt, der aber nicht kam. Und die und das FBI hat auch gesagt, Leute, das ist überhaupt nicht glaubwürdig. Dann war das... Nirgendwo war mal Gamergate drin, so dass das erwähnt wurde. Es wurde halt einfach alles Negative, was die abgekriegt haben, wurde dann gesagt, oh nö, das ist Gamergate und die sind ganz schlimm. Und es wurde sich natürlich auch vieles aus dem Arsch gezogen, was gar nicht passiert ist. Da ist ja am schönsten ist ja die Episode, dass Zoe Quinn ihre Heimat verlassen musste und auf einer Matratze irgendwo im Nirgendwo schlafen. Und es gibt dann einen Tweet von Anfang August 2014, also bevor das Ganze losgebrochen ist, wo sie schreibt, ja, die letzten drei Monate des Jahres fahre ich nach Europa. Ich bin so gespannt. Bei der Zoe hieß es auch, dass Nacktfotos verbreitet worden sind. Dabei waren das Modelagenturbilder, wo es jetzt mal Bilder hat schießen lassen. Ja, das war so. Nee. Nicht nur Bilder hat schießen lassen, das waren Bilder, die sie hat schießen lassen und Geld dafür gekriegt hat und die Rechte verkauft hat an irgendeine Suicide Girls billig Kopie. Geil. Und man konnte das Set Zoe Quinn nackt kaufen. Und noch heute haben wir doch gerade letztens wieder den Artikel, ich glaube der von Banana Sucuk war das, wo drin stand, dass Nacktfotos von ihr veröffentlicht worden seien. Ja. Oder der Standard war. Ich weiß es nicht mehr. Also, das ist einfach völliger Blödsinn. Na, es wird sogar noch besser. Die Fotografin hat sich einmal zu Wort gemeldet und die Fotografin meinte, dass die Zoe behauptet hat, dass sie jemanden ermordet hat, der sie angegriffen hat. Das, was furchtbar war, mit ihr zu arbeiten, weil die irgendwie total schwierig war und merkwürdig und so weiter. Und das war abgefahren. Ja, nee, aber Skates soll sie auch geprellt haben, aber ich weiß nicht, wo das überhaupt jemals bestätigt ist. Ja, ich glaube, die Frau war echt, die Fotografin. Nee, aber auf jeden Fall, was halt gelogen war, war mit, okay, die Bilder wurden irgendwie von Gamergate veröffentlicht. Und was noch doppelt gelogen war, war, dass oft gesagt wurde, ja, Gamergate hat Revenge-Porn von ihr veröffentlicht. Und also für die, die nicht wissen, was Revenge-Porn ist, das ist, wenn ich von meiner Freundin Nacktbilder mache und sie dann... Also wir die Beziehung beenden und ich dann, jetzt drücke ich hier nochmal reins und veröffentliche die Nacktbilder. Das ist Revenge-Porn. Du hattest mit Zoe Quinn damals eine Beziehung, oder wie die da drin? Die Gamer-Szene scheint noch nicht bereit für ein modernes Frauenbild. Sarkeesian dagegen bleibt dabei, es muss doch möglich sein und ist nötig, ein Medium, das man schätzt, auch zu kritisieren. Sie hofft auf eine Spielewelt ohne Stereotypen, in der auch mal die Prinzessin sich selbst retten kann. Oh. Wie alt war das erste Lara Croft zu der Zeit? 20 Jahre? Fuck off. Ja, aber Lara Croft, das ist doch, die ist so ein Sexsymbol und das ist schlecht. ist ein Sexsymbol, die war aus 18 Polygonen zusammengesetzt. Ja, na gut, aber ganz ehrlich, Lara Croft war ja wirklich ein Sexsymbol in der Videospiele-Szene. Sexualität findet ja im Kopf statt, ne? Ja, Sexualität ist ein soziales Konstrukt. Aber es ist einfach für mich unglaublich, also damals war Nita Sarkisian ja the hottest shit in den Medien und die ist dauernd gepusht worden und so weiter. Und dann guckt man sich heutzutage ihren Kanal an. Was haben wir hier? Ah ja, vor 3 Stunden gepostet, 160 Aufrufe, letzte Woche 1000 ja. Aufrufe und so weiter. Und vor allem in der Presse, es hat sich ja niemand erlaubt, irgendwie auch nur Kritik oder irgendeine kritische Frage bei der Anita zu stellen. Also bei ihr war ja ein Heiligenschein oben drüber und niemand war in der Lage, zumindest auch nur neutral das zu besprechen, was die Frau rausgehauen hat. Weil zum Teil in ihren Videos das einfach nur von Unfähigkeit gestrotzt hat, dass man gesehen hat, dass die Person sich nicht mit Videospielen auseinandergesetzt hat und sich dann als Videospielexperte inszeniert, während grundlegende Sachen nicht gewusst sind in den Videos und wo man sich denkt, ja, ein ordentlicher Videospieljournalist, der würde da doch ein bisschen kritischer nachfragen, aber nein, nur an der Oberfläche. Oh, das blendest du hier gerade ein, Daniel Wavra, hast du das noch? Der war ein Stück oben drüber, der Daniel. Ah, ich sehe gerade nicht, wo wir sind. Ja. Weil, das hatte ich ja ganz vergessen, ey. Stimmt ja, der war ja pro Gamergeld. Ja, das hat sich noch Jahre später noch aufs Brot geschmiert. Ja, nicht nur das. Ich denke, das ist zu einem Großteil auch. Also, muss man jetzt vielleicht kurz erklären. Daniel Wavra, einer der Designer vom Original Mafia damals, falls sich die Älteren erinnern. Sagt halt in ein paar Tweets am 2. September, dass die Leute Angst haben, über die wahren Inhalte von Gamergate zu schreiben, weil sie Angst haben, dass die mächtigen Games-Medien ihre Spiele aus Rache nicht mehr besprechen werden. Also er spricht aus der Sicht eines Entwicklers. Und er sagt, das ist, wie wenige viele terrorisieren können, und hat halt gesagt, ja, hat Gamergate recht gegeben, hat sich mit Gamergate solidarisiert, und wer ein bisschen, wir spulen kurz vor 2 oder 3 Jahren, als dann das große Spiel von ihm oder seinem Studio endlich rausgekommen ist, hier Kingdom Come Deliverance, haben sie ja nochmal versucht, praktisch ihm davor richtig vors Knie zu treten, weil er auf irgendeiner Messe ein Bursum-T-Shirt anhatte, wurde er von der deutschen Presse dann in die Nazi-Ecke gestellt. Und es gab auch gerade von diesen Klicken-Leuten in Deutschland, diese um so Leute wie den Herrn Siegel vom Standard oder den Herrn Kogel von Weiß, diese Klicken, die haben ja dann auch gegen ihn geschossen und haben versucht, das Spiel auch zu torpedieren wirtschaftlich. Ganz abgesehen von der schwachsinnigen Diskussion darüber, warum es in einem Spiel, das im 14. Jahrhundert in Böhmen spielt, keine schwarzen Figuren gibt. Ja, Alter, das war die geilste Kontroverse überhaupt. Die hatten sie ja bei Witcher auch. Warum macht ihr denn keine Schwarzen bei Witcher rein? Weil das in Polen spielt, in einem Mittelalter-Fantasy-Setting? Ja, okay. Ja, kann das schon mal sein, wie ich will. Ja, Sklaven dann oder was, ja. Und bei der Netflix Witcher-Serie ist ja jetzt einer der Charaktere schwarz. Ja. They caved. Aber na gut, Netflix. Aber ich finde, der Trailer gefällt mir auch überhaupt nicht. Der sieht so nach Game of Thrones aus. Also, der hat mich sofort abgeturnt. War okay. Ja. Aber Netflix ist ja auch dafür bekannt, dass sie am Set eine Policy haben, dass man sie, dass es nie mehr als 5 Sekunden Augenkontakt zwischen den Mitarbeitern geben darf. Tja, und dann geht's die ganze Zeit weiter. Jeden Tag hier, ihr seht ja, das ist wirklich für jeden Tag ein ganzer Brocken Einträge, weil wieder irgendwas passiert. Das zum Beispiel hier, der Entwickler Ben Quintero wird auf Gamasutra sozusagen degradiert. Da gab es so Ränge, oder gibt es immer noch Ränge nach deiner Beteiligung und deiner Wichtigkeit. Und er ist degradiert worden, weil er gesagt hat, könnten wir uns nicht vielleicht alle wieder vertragen. Also so waren die Fronten damals. Ja? wenn jemand gesagt hat, hier, warum redet ihr nicht mit denen, ist er mit Fäkalien beschmissen worden. Ja, oben drüber steht noch so ein Name, der dahin passt. Boogie 2988. Ein schwergewichtiger, ehemals schwergewichtiger YouTuber, der im Endeffekt, der hat immer so ein bisschen sehr den Ultraneutralen gemacht. So, aber im Endeffekt hat er auch immer dafür versucht zu vermitteln, dass es eine Einigung gibt und dass irgendwie die Leute wieder in Ruhe Videospiele spielen können. Und ist natürlich dafür auch von allen möglichen Leuten angegriffen worden. Da gibt es ja noch mehr Namen wie JonTron oder der leider viel zu früh von uns gegangen, Total Biscuit. Ohne den hier. Ja, schade eigentlich. Warum müssen solche Leute so früh? Das ist echt eine Schande. Ja, oder unsere deutsche Version der Rainer Schauder, ne? Der Rainer. Rainer. Wer den Gamergate-Deutsch-Kanal mal aufrufen will, Gamergate-Deutschland hat sich offiziell von Rainer Schauder distanziert. Ja, aber ganz so zu extrem. So schlimm ist es ja nicht. Also man muss ja sagen, dass der Rainer auch da zumindest Flak in Kauf genommen hat bei dem, was er gemacht hat. Weil zum Beispiel mich und den Mond damals eingeladen hat, um unsere Seite der Dinge irgendwie mal zu hören zu Gamergate. Nachdem wir da mit ihm mal drüber gesprochen hatten. Also der ist ja dafür auch von den üblichen Kandidaten. Wie war das? Dreckiges Mistschwein. Oder ja, was? Und er hat, der hatte ja so eine alte Schrift halt, so eine gotische. Und dann haben sie, ja, was ist das denn für eine Nazi-Schrift, die der hat und so. Ach, das war großartig. Übrigens ein vollkommenes Missverständnis, weil Nazis waren sehr modern und die hatten nicht so extrem komplizierte Schriften in der Regel. Sehr modern. Das ist der Ausschnitt aus diesem Stream, der da herumgeht. Nee, ich meine jetzt. Da war es Begebergeld, wir haben gemeint, Nazis sind sehr modern. Triggered. Teil der Moderne, Digga. Learn to listen. Al Jazeera hat auch einen Artikel über Gamergate veröffentlicht. An den kann ich mich leider nicht mehr erinnern, um zu sagen, wie gut oder schlecht er war. Aber wahrscheinlich war er schlecht. Ja, auf jeden Fall noch mal kurz auf den Rainer Schauder zu kommen. Der hat ja auch ein Video dazu gemacht, was jetzt zwar mittlerweile nicht mehr aufrufbar ist, aber ich habe das auf meinem von einer Festplatte noch gespeichert. Und das war nämlich einer von den schlimmsten von diesen Internetdetektiven. Das geht auf jeden Fall 20 Minuten lang und das war sogar noch relativ früh. Da hat er mal diese Couch-Kolumne gemacht bei Rocket Beans. Ich meine mich zu erinnern, dass es davon auch eine Folge war. Und da hat er es noch Gamerscape genannt. Und ja, in der ersten Hälfte von diesem Video erzählt er quasi viele von den Sachen auf, die man halt als Gamer mitbekommen hat, die irgendwie doof waren mit Journalismus und so und Computerspielen und halt die positive Variante. Aber in der zweiten Hälfte von dem Ding, da nimmt er quasi einfach diese ganzen Anschuldigungen von der Games-Presse einfach so für bare Münze. Und das ist halt das Ding und da ist er auch irgendwie nie von weggekommen an diesen Sachen und das war eigentlich so das, ja, wo wir uns ein bisschen gezopft haben, der Rainer und ich. Wo wir uns nicht so ganz verstanden haben. Und auch, ja, die ganzen, wie er sich immer darüber aufgeregt hat, wenn die Leute sich halt das angehört haben, was er sagt, weil er hatte ja quasi die gleichen Argumente, die wir auch haben, die man halt hat, wenn man sich mit dem Thema auskennt. Und dann zeigen die Leute mit dem Finger auf ihm und sagen, Gamer geht er, und er regt sich tierisch drüber auf, weil er kein hassendes Arschloch ist, so nach dem Motto, ne? Und das hat mich einfach tierisch genervt. Aber ja, Rainer, wenn du noch da draußen bist und dir das anhörst, ärger dich nicht, also ich habe schon eine hohe Meinung von dir, aber ja, wie gesagt, ist halt so schade, dass du es nicht weißt. Ja. Wenn ich ihn das nächste Mal im Bus sehe, sage ich ihm Capslock, Chris, Census Regards. Genau, schön groß. Nimm die Mütze ab. Ja, und hier war ja auch die Not Your Shield-Geschichte, das hatten wir vorhin schon mal kurz angesprochen, das war ja auch so ein Ding, wo es irgendwie hieß, von wegen, das wären alles Sockenpuppen und so. Irgendwelche Frauen also, und halt, das sind Fake-Accounts. Frauen und Schwarze. 300 Leute, die machen jeder 100 Fake-Accounts und Bots und so weiter. Und das ist alles nicht echt. Und naja. Ja, Frauen und Schwarze und Transpersonen und was man nicht alles hatten. Ne? Also. Ja, und die Aussage war halt, das sind alles weiße Männer. Und dann war halt, haben halt angefangen mit dem Kerl, haben sie halt gesagt, Digga, wir sind alles möglich, aber keine, also jetzt nicht alle bei Gamergate, klar, aber haben halt ganz viele Schwarze, ganz viele Frauen, Transpersonen, was weiß ich alles, Asiaten, die haben halt alle gesagt, hier, ihr sprecht nicht für uns und ihr benutzt uns nicht, um euch vor Kritik zu schützen, bitte. Wir sind nicht euer Schild. Das war der Hashtag. Und ach, keine Ahnung, das ist so abgefahren, wenn man sich das anguckt, weil es gibt immer und das, also es gibt immer eine Sache, die passiert und dann gibt es Narrative. Das ist ja so ein Ding, was bei den Weltraumaffen generell raus, also jetzt nicht rausgekommen ist, aber was immer mal wieder so ein bisschen Thema ist. Jetzt zum Beispiel bei Hongkong gibt es das wieder. Hongkong passiert und es gibt zwei Narrative. Hey, das ist eine Grassroots-Bewegung von den Bewohnern, die sich halt gegen autoritäre Machenschaften der Regierung wehren. Und dann gibt es Narrativ B, das sind im Prinzip Nazis, die von Amerika bezahlt werden. Zwei Narrative. Da gibt es aber noch mehr Narrative. Ja, na klar, aber ich meine, also das sind so die, ich sag mal, das Realistische und eins von den abgefahreneren. Und bei Gamergate war es das auch. Da war das Narrativ und das wurde von allen möglichen Leuten wiederholt. Och, das sind doch nur 300 Leute. Und niemand hat es jemals geprüft. Das hat irgendeiner behauptet und dann wurde es auch von den Journalisten so gehandelt. Und dann, oh, das sind alles nur Sockpuppets. Ja, genauso wie hier mit dem IRC-Chat, den wir hier gerade sehen. Das war auch so ein Ding, was ganz viel geschrieben wurde, was sie halt rausgehauen haben von wegen so, ja, hier, das ist alles nur organisiert und hier ist der Beweis. Und wenn du das dann durchliest, ist das irgendwie, ja, dieser macht jenes, dieser macht das, hier und da ist dies und das. Und da ist Adam Wolfin schreibt, was mit Gamer geht und so weiter, steht da halt drin. Und daraus lesen die dann irgendwie, dass das alles organisiert worden ist. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also. Ich war nicht Mond sogar bei dem IRC schon drin? Keine Ahnung. Bin mir nicht mehr sicher. Mond war irgendwie ganz von Anfang an mit dem Order am Rohr. Nee, aber und mit der Not Your Shield-Sache wurde halt eins von diesen Narrativen einfach zerstört. Aber dann war das nächste Narrativ halt, dass Not Your Shield alles Sockpuppets sind und Fakes und so weiter. Und dass da die Leute Videos gemacht haben von sich selbst mit dem Gesicht, wurde vollkommen ignoriert. Und aus dem einen Mundwinkel das und aus dem anderen Mundwinkel wurde dann der Begründer von Not Your Shield unter Druck gesetzt und hat seinen Job verloren, wenn ich mich richtig erinnere. Oh Mann, ey. Das waren's. Ja, und die Leute wurden ja auch beleidigt und zwar genau in der Richtung, wie es den Gamergattern vorgeworfen wurde. Also die wurden dann als Hausneger bezeichnet oder ähnliche Sachen. Ja, und dann Bitches und was weiß ich alles. Also all die Sachen, diese gegenderten und gegen Minderheiten gerichteten Sachen, die, wie war das? War das in dem Futrella-Artikel, der diese Woche erschienen ist? Es wäre so schrecklich zu sehen gewesen, dass so viele People of Color Gamergate unterstützt haben, weil doch gerade die das Ziel von Gamergate waren. Ja. Schon komisch, ne? Das war ja auch ziemlich lustig hier mit dem XOXO-Fest am 14. September. Das ist die Geburtsstunde von diesem Listen and Believe-Meme, wenn ihr es vielleicht schon mal gesehen habt, weil das nämlich die Anita Sarkeesian auf die Bühne gekommen und hat halt eben groß da in ihrer Präsentation so ein Slide gehabt, wo drauf stand Listen and Believe und hat dann gesagt so, ja, das Radikalste, was ihr machen könnt, ist einfach den Frauen glauben und zuhören. Nichts prüfen, einfach genau. Glauben. Einfach glauben, ja. Und was da auch passiert ist, wie man hier schon sieht, die Leigh Alexander, das war ja auch eine von den größten Leuten, die da rumgesprungen sind und gegen GEMA geschrien haben, die hat da halt gesagt so, ja, hier ich habe eine Agenda. Genau, ich habe eine Agenda, so und das ist richtig so, ich kümmere mich hier um meine Freunde und so und alles andere ist mir egal. Ja, schön. Fein. Aber alles Verschwörungstheorie, Leute. Alles Verschwörungstheorie. Ja. Aber gerade mit dem Listen and Believe, was Gamergate genial gemacht hat, das war echt erweiterte Mimetik, was da ablief. Weil alles, was die irgendwie gepusht haben, Gamergate hat ein Meme draus gemacht und hat sich drüber lustig gemacht. Bei Listen and Believe, dann war plötzlich, ja, ihr macht Listen and Believe und Gamergate, trust but verify. Und das wurde dann aber auch das war eine Handlungsanweisung, die sich irgendwie durchgesetzt hat, weil es Sinn macht. Also wenn irgendeiner irgendwas gepostet hat und das nicht belegt war, so, dann war erstmal, haben Leute drunter gepostet, hey, cool, aber trust but verify. Ja, aber da kommt ja natürlich auch wieder der russische Einfluss auf Gamergate raus, weil Trust but Verify ist ein russisches Sprichwort und es wurde zwischen den nuklearen Abrüstungsgesprächen zwischen Ronald Reagan und damals mit der Sowjetunion, war das ein großes Schlagwort. Und da sieht man natürlich, dass der Kreml auch bei Gamergate mitgemacht hat. Siehst du, und für deine Russland-Chill-Expertisen bist du hier. Und ich habe noch nachliefern den Original-Wortlaut von Lee Alexander auf der Bühne und hat sie gesagt, help your friends, get money, fuck ethics. Ja. Das Gute ist, wer uns folgt, gibt es zum Beispiel auf Twitter auch, der kennt vielleicht auch Ian Miles Chong, asiatisch-amerikanischer Journalist. Oder Blogger, ich weiß jetzt nicht, wo genau ich den einordnen würde. Aber der war zur Gamergate-Zeit aggro und hat danach aber irgendwann mal gewechselt und hat so gesagt, hier, das ist mir echt zu toxisch, und hat mal ausgepackt, wie das so ist. Und das ist auch so ein bisschen Leseempfehlung von mir, weil das ist interessant. Der Typ, der hat das so ein bisschen aufgearbeitet in der Zwischenzeit. Der hat ja auch bestätigt die Con-Leaks, die rausgekommen sind, also Crash Override Network, kurz Con, was ja das englische Wort für Betrug ist, war ja so eine Initiative, die Zoe Quinn gestartet hat. Und Subtext ist Text. Ja, genau. Und da gibt es auch einen Stream von uns dazu, Hashtag Con-Leaks, die alten Anti-Gamergate-Narrative mache, genau. Von vor 2 Jahren. Genau, da haben wir das intensiv uns angeguckt, was da rausgekommen ist. Ja, es war auch ziemlich heftig auf jeden Fall, dass da im Rahmen von dieser Anti-Harassment-Geschichte halt auch Leute harassed worden sind und so. Also, und man muss sich sowieso sagen, bei diesen Leuten, das ist wirklich ein Naturgesetz mit diesen Heinis irgendwie. Alles, was sie den anderen vorwerfen, das machen die selber auch. Das machen die selber erst recht. Die Sache ist, es gibt an Zoe Quinn eigentlich wirklich nichts Herausragendes, außer dass sie es einfach nicht lassen kann. Also, ist beeindruckend. Die Con-Sachen, ey, das war, ja, wir haben ganz viele Trans-Mitarbeiter. Dann postet einer der Trans-Mitarbeiter mal, ach ja, übrigens, und wir werden nicht bezahlt, und das ist total scheiße. Oh, super. Oh Mann, ey. Es fällt halt alles auseinander. Und der einzige Grund, warum die halt nicht von den eigenen Leuten aufgefällt wird, ist, weil sie so eine Schutzheilige halt ist. Was ich auch interessant finde, mit all der Dämonisierung, die Gamergate ja bekommen hat, Vergleiche zu ISIS und wie viele Drohungen und hin und her, den 3 Mädels, die Tagesschau rausgesucht hat, denen geht's noch ganz gut und den ganzen Games-Journalists geht's eigentlich auch relativ gut, wenn sie sich darum gekümmert haben, dass sie halt ethisch Bericht erstatten. Ansonsten sind sie in der Versenke verschwunden. Aber niemandem ist irgendwas passiert. Das hieß die ganze Zeit Belästigung, aber die gibt's alle noch. Niemandem ist irgendwie was zugestoßen. Also. Ja. Aber das ist nur eines der Mittel. Was Chris hatte da gerade drüber gescrollt, was ich ganz vergessen hatte, WikiLeaks hat ja gesagt, hey, hier übrigens Gamergate, was ihr da alles rausgefunden habt, also wir sagen da jetzt nicht viel zu, außer dass die Problematiken gibt es auch auf den höchsten Ebenen. Ah, das war auch geil, ey. 15. September 2014. Und ich denke, das können wir mittlerweile alle bestätigen, dass es das auf allen Ebenen gibt, was sich da bei Gamergate gezeigt hat. Scheinbar, ja. Korruption, Vetternwirtschaft, falsche Informationsverbreitung. Haltungsjournalismus. Oh, Ian. Der Weißnationalist. ein Asiate, der war übrigens echt Weißnationalist irgendwann mal irgendwo. Wo ist denn die weiße Nation? Keine Ahnung. Streichen wir weiß an. Weiß Maschinengewehre. Ja. Ja, vor allem den Herrn wollte ich hier noch mal hervorheben, weil das nämlich ein Deutscher ist. Ach, ich glaube, der einzige Deutsche auf der Welt. Österreicher, der Joe. Könnte auch sein. Auf jeden Fall halt aus dem deutschsprachigen Raum. Der einzige, der es zu seinem eigenen Deep Freeze-Eintrag gebracht hat, obwohl man da sicherlich auch noch andere hätte unterbringen können. Oh, der GG Autoblocker. Good times. Genau. Wir sind ja, also ich bin auf über 60 Blocklisten, dank dem Gamergate. Ach, großartig. Die, also wer das kennt von Social Media mit den Blocklisten, ich glaube, das hat so ziemlich bei Gamergate, ist das erst richtig populär geworden, weil das Problem ist halt bei Twitter zum Beispiel, wenn ich Gamergate eingebe, auch ohne Hashtag, und jemand redet über Gamergate, dann kann ich dem einfach ins Wort fallen. Und das ist massiv viel gemacht worden. Das war ein super Tagesvertreib. Jedes Scheiß-Narrativ, was irgendeiner irgendwo postet, direkt, oh nee, hier Gegenbeweis, drunter zu posten. Und dann wird man natürlich instant geblockt. Und dann gab es Blocklisten, um das einfacher zu machen. Ja, genau. Die erste war von Randy Harper, wo es übrigens auch ein Bild gibt mit der Randy Harper und der Anne Witzerek in Berlin. Das ist sogar nur so einen kleinen Kanalteaser drin, verbaut. Das habe ich da damals für die Eingeweihten mit reingebaut. In dem Kanalvideo. Ja, das, also, da sieht man halt auch mal wieder so die Leute, die sich da so zusammengesellen. Also, weil wir in Deutschland sind und hier weniger Krach ist, heißt das nicht, dass hier weniger passiert. Weil, ich sag mal so, die ganzen Sachen, die Amerikaner, sagen wir auch häufig eigentlich, die Amerikaner halt groß aufregen und so, und die Engländer, viel von dem, das läuft in Deutschland halt einfach so durch. Und läuft einfach ja, im Schnellmodus dann in die Politik rein. Weil die Witzurek zum Beispiel, die sitzt ja auch, saß ja auch in der Kommission von der Bundesregierung zum letzten Gleichstellungsbericht. Ach Gott. Ja, und Anita Sarkeesian und Zoe Quinn waren bei der UN und Randy Harper war und ich glaube, nur Randy Harper war bei Google. Das funktioniert, ne? Also diese Beschwerden bei der UN, die haben dann die Demonetarisierungswelle gebracht auf YouTube zum Beispiel. So habe ich das ungefähr in Erinnerung. Ja, hat schon geholfen. Ja, das hat ja zum, wie hieß diese Google-Agentur? Jigsaw. Also die damals sind die Literally Who's und ein paar Journalisten, Randy Harper, die sind zu Google eingeladen worden. Und bei Google gibt es eine Subdivision, ich müsste es raussuchen, die heißt Jigsaw. Und die beschäftigen sich damit, wie man seit auch der Trump-Wahl, und das waren die vorangegangenen Ereignisse, wie man eben Internetzensur ordentlich umsetzt. Also Jigsaw hieß das. Ich finde es gerade nicht. Joe-Killer. Ach, in der Welt, ich meine, das heißt... Ernsthaft, brings back memories, das ist echt. Ich kann mich noch erinnern, da irgendwann plopp war ich auf der Blockliste. Eine Zeit lang hatten wir alle irgendwie unsere Nummern, Nummer ja von der Blockliste irgendwie als Twitter-Handle und so. Oh Mann. Ich bin auf 53 Blocklisten. Ich bin auf über 60. Es gab irgendwie einen Account, den konntest du antweeten. Und dann mit schickt er dir Blocklist das, oder so. Ja. Ach, hier wird die Ralph Retort erwähnt. Da muss man auch da mal so ein Nebenthema aufmachen. Es gab natürlich auch Leute, die versucht haben, hier drüber ihre Karriere irgendwie in Gang zu bringen über Gamergate. Gerade halt in Richtung Journalismus, weil das war ja auch so eine Idee. Wenn du den alten Medien nicht mehr vertraust, machst du deine eigenen. Und da gab es einige Versuche, also unter anderem gab es den Kickstarter für, wie hieß dieses Ding? Game Objective war der andere. Oh, wie hieß denn das? Wisst ihr noch von dieser einen Tante? Die hat 50.000 Dollar eingenommen für ihre Webseite und dann kamen irgendwie 12 Artikel und dann war es vorbei oder so. Geil. Es gab halt Leute wie die, es gab Leute wie den Aristocrat, die ihre Videos gemacht haben und so, die natürlich dann auch monetarisiert haben an den Matt. Switch off the pesky Adblock, please. Und halt auch den Ralph Retort. Das war so ein bisschen so der Gossenjournalismus, der Ralph. Der hat immer versucht, dann die möglichst krassen Sachen zu finden und auch durch mal Sachen veröffentlicht, wo halt nicht klar war, ob die trusted and verified waren. Oder wie hieß der andere? King of Paul? Oh, auch versucht, ja. Also lauter so Leute, die glaubten, das wäre jetzt ihre Tür zum Stardom, wenn sie bei Gamergate irgendwie... Oder Vox Day. Ganz, ja, ganz Vox schlimm. Vox Day, der blöde Bastard, ey, das ist unglaublich. Ah. Na, es gab schon Trittbrettfahrer, muss man sagen. Ja. Und oh, wie hieß der noch? Lane Davis, der hat auch bei Ralf Retort mitgeschrieben. Der hat diese Verschwörungstheorie-Video gemacht, über 3 Stunden langes, großes, langes Video. Und der ist später gewalttätig geworden, hat seinen Vater erstochen oder erschossen. Er war total durchgeknallt. Und der war das hier Seattle for Truth oder wie? Ja, genau, Seattle for Truth. Ja, der, hier im Chat wird gesagt, ja, der Ralph hat auch guten Content. Der mag auch guten Content gehabt haben und auch einen Spendenstream für ein Krankenhaus gemacht haben und so. Aber das meiste war schon eher so die... Am Arsch. Wir kratzen an der Pfanne unten das Schwarze und machen was draus. Ja. Kam zumindest für mich so rüber. Für mich auch. Leute von Baphomet und Kau einladen. Ugh. Ja. Ach Gott. Und hier, ach ja, da gibt es so viele Nebenlinien noch. Die Dina Abu Karam, die hat die Community für diesen Mega Man Pseudo-Nachfolger Mighty No. 9 gemacht, der inzwischen ja auch zu wenig Applaus erschienen ist. Und hat dann Leute einfach mal, Leute, die das Spiel gebackt hatten, also die Geld dafür gezahlt hatten, hat sie von der Kickstarter-Seite geblockt, weil die positiv über Gamergate geschrieben haben. Und die hatten einen, also in dem Fall war das halt wirklich abgefahren, weil die ein finanzielles Recht hatten. Die hatten bezahlt für ein Produkt quasi, für diesen Zugang. Hm. Ah, und nicht mal einen Monat nach seinem Ausbruch bricht Gamergate die erste Schallmauer auf Twitter mit 1 Million Tweets. Aaron Joni taucht hier wieder auf. Inzwischen brauche ich Geld für eine gerichtliche Auseinandersetzung mit Zoe Quinn. Er darf er kriegt im Verlauf dieser Geschichte kriegt er irgendwann so eine Schweigeklausel aufgebrummt, dass er nicht mehr in der Öffentlichkeit über Zoe und ihn sprechen darf. Seine GoFundMe-Page für die Gerichtskosten wird irgendwie wurde, ja, hat wahrscheinlich irgendwer gemeldet für irgendein Problem, keine Ahnung, auf jeden Fall war sie weg. Ja. Da kam doch raus, dass Zoe Quinn relativ reiche und einflussreiche Eltern hat. Aber da ich war ich da. Das war nicht verifiziert, soweit ich weiß. Okay. Nee, das ist, glaube ich, auch nicht. Ja, aber das Quinn war die Schuld. Also, es war wohl ein relatives Crack-Anwaltsteam, mit dem sich Joni da auseinandersetzen musste, wenn ich mich recht entsinne. Das ja, aber das hatte nichts mit ihren Eltern oder mit Reichtum oder so zu tun. Also, aber den Anwalt, den sie hatte, war ein Star-Anwalt und der Joni hatte auch einen Star-Anwalt. Naja, gut, sie war damals ja auch mit diesem Lifschitz zusammen, von dem wiederum auch behauptet wurde, irgendwie sein Vater wäre ein großes Ding in der Rüstungsindustrie oder so. Derjenige, der gesagt hat, Gamer, das sind heiße Säcke voll brennendem Müll, die man aufs Rad flechten sollte. Und das hat er nicht auf Twitter gesagt, sondern auf einer Konferenz vor Games-Journalisten. Ja, und dann hier, 2. Oktober, eine Paragraph 209a Restraining Order gegen Joni bis 2015. Das heißt, er darf praktisch nichts mehr veröffentlichen von dem Tag an. Ab dem Tag sind auch ganz viele Artikel rausgekommen, die einfach falsche Informationen über ihn veröffentlicht haben und angeblich hätte er sie geschlagen und so weiter und er konnte sich nicht wehren. Also er konnte nicht mal sagen, hier, das stimmt nicht. Und das, man hat Zoe Quinn praktisch zugesprochen, das sei ein Einschüchterungsversuch gewesen, deswegen hat man Joni verurteilt. Das ganze Hearing hat 10 Minuten gedauert und der Anwalt von Joni war so sauer über die Entscheidung, dass er gesagt hat, okay, dann ziehen wir das jetzt bis bis was weiß ich wodurch, zu welcher Instanz und mach dir um die Kohle mal keine Sorgen. Das machen wir jetzt mal, weil es um eine gute Sache geht. Ja, wie ging das denn aus? Am Ende, ich glaube, sie hat die nicht mehr aufrecht erhalten. Also, ist ja zurückgezogen, die Anzeige. Ja, das wurde overturned. Also, ich meine sogar, sie hätte halt, bevor es overturned wurde, hätte sie gesagt, okay, ich will das nicht länger aufrechterhalten. Ja, genau. Stimmt. Ja, sie hat, die Blöße hat sie sich dann doch nicht gegeben. Ja, kann man sich halt auch mal einfach so, nach dem, was wir hier erzählt haben, und ich glaube, keiner von uns hat im Verlauf dieser Stunde, anderthalb jetzt oder zwei schon, übertrieben. Man kann sich ein Bild von dieser Person einfach machen und wie das wohl dazu gekommen ist, dass sie in diese Lage kam, wie hast du es vorhin genannt, hier Erzherzog zu sein. Ne? Ja, Nita jetzt oder was? Nee, Zoe. So, okay. Zoe. Der Eskapist veröffentlicht ein Interview mit Daniel Wawra, kriegt dafür natürlich wieder Dresche von den anderen, weil Daniel Wawra ist böse, der mag Gamergate und der will keine Schwarzen in seinem Rollenspiel haben und so weiter und so fort. Also es ist inzwischen auch wirklich wie so ein Strudel, der auch einfach nicht aufhört. Er hört einfach nicht auf. Ja, genau. Und dann nimmt er diese Liste hier, die ist leider, glaube ich, nur im Archive verfügbar, und zählt mal die ganzen Sachen, die hier mit Ethik im Spielejournalismus zu tun haben. Und dann stellt das mal gegenüber mit dem Bullshit. Und dann fragt euch mal, wie irgendwelche Leute hier dazu kommen, in Deutschland bei der Bundeszentrale für politische Bildung und so ein Kram schreiben zu können, dass das nur vorgeschoben wäre mit der Ethik im Spielejournalismus. Das fragt euch mal. Ja, da wurden hunderte Dinge aufgedeckt. Also, ja, die große Kollision läuft schon ganz schön lange, von daher haben die auch alles besetzt mittlerweile. Ja, ich hatte ja die Woche eine Diskussion auf Twitter dazu, da habe ich dann die Horseshoe-Theorie irgendwie gehabt. So, da habe ich gesagt, ja, es ging um den Artikel in der Welt, wo der Typ irgendwie Gamergate halbwegs vernünftig dargestellt hat. Ich habe halt geschrieben, endlich eine neutrale Darstellung von Gamergate. Und schreibt mich einer an und sagt, ja, das ist ja wie, der muss das nur dazu sagen, dass er der Autor von dem Buch ist und dann kann er einen Artikel über sein eigenes Buch schreiben. Und ich sage, ja, genau. Ja. Das war die Forderung von Gamergate. Ja. Solange wir wissen, dass er über sein eigenes Buch schreibt, können wir uns noch eine ganz andere Meinung darüber machen, als wenn du das nicht, also du bist für so Werbeartikel. Entschuldigung, wenn mich jetzt jemand, der mich als Gamergater kritisiert und der mir dann kommt mit, aber wir müssen die Werbeartikel auch ausmerzen, der kann gerne seine eigene Konsumenten. Dann bist du bei der Scheiße sowieso vollkommen falsch, aber ich wollte nur mal sagen, ne, eine von den Sachen, die Gamergate ja erreicht hat, war die Federal Trade Commission von Amerika, diese Aufsichtsbehörde, dazu zu kriegen, dass sie viel mehr auf dieses sogenannte Native Advertisement guckt. Und das hat ja auch... Die Embedded Article, wo ein Artikel so aussieht, als ob er normal geschrieben worden ist, der aber beauftragt worden ist oder die Werbung direkt platziert ist innerhalb des Artikels. Wenn ihr irgendwo im Internet einen Artikel seht und da steht dann, dies ist eine Werbung, ihr könnt Gamergate danken dafür, dass das da steht. Ja, und dann klickst du drauf und dann kommst du zu weiteren Artikelwerbungen, aber nicht zu dem Artikel. Ja. Auch hier ein sehr symptomatischer. Achso, du hast erst noch die MSNBC. Ja, das wollte ich nochmal kurz hervorheben, weil das war ja quasi so das erste große Mainstream-Medien-Ding in Amerika. Dieses Ding von MSNBC mit der komischen Wu und so einem Typen von Recode. Ja, wegen dem MSNBC-Artikel bin ich auf Gamergate gestoßen. Also ich habe es zwar vorher gesehen, ich hatte irgendwann im September, da habe ich den Wikipedia-Artikel gelesen und da habe ich mir gedacht, Gott, ist das langweilig. Und dann habe ich wieder Videospiele gespielt und später habe ich MSNBC das Video gesehen und dachte mir, das stimmt doch was überhaupt nicht. Die erzählen doch nur Müll. Was soll das für eine Scheiße? Und dann habe ich recherchiert und oh Gott, was für ein Rabbit Hole. Also das war schon hart. Ich fand hier unten den Eintrag sehr schön. Eric Kane and Brianna Wu appear on a BBC World Service podcast. Kane describes conflict of interest problems in the gaming industry, while Brianna insists that Gamergate is all about sexism. Da sitzt ein Da sitzt ein gestandener Journalist wie Kane, der für Forbes schreibt. Und dann sitzt da die Frau Wu, die zu der Zeit irgendwie ein halbfertiges Computerspiel, was keiner haben will, irgendwie hatte und sonst nichts. Aber wem glaubt man? Dem recherchierenden Journalisten? Nein. Ja, habt ihr ja gerade in den Tagesschau-Ding gesehen, ne, was da im November in Deutschland dann angekommen ist. Ja, es, hier diese Geschichte, Niche Gamer releases an article of interview conducted with two anonymous developers of iconic pedigree who support Gamergate. Also es gab immer wieder so Sachen, dass sich Leute anonym geäußert haben. Da hatte zum Beispiel jemand, der im Original Xbox Entwicklungsteam mit drin war, hat zum Beispiel gesagt, hier, es gibt genug Leute in der Industrie, die gut finden, was ihr da macht, und hat ein Foto dazu gelegt von der Xbox, die halt nur die Leute besitzen, die damals in dem Team waren, also eine Spezialausgabe, ja, und solche Sachen. Also es gab durchaus auch, Wavra war einer der wenigen, die sich getraut haben, und er hat ja auch erklärt, warum, weil die Leute einfach Angst hatten, von den Journalisten danach aus Rache halt schlechter behandelt zu werden. Und wenn man sich heute so die Landschaft anguckt, dann ist das auch so. Wie hieß dieses Cyberpunk-Spiel von dem Typ, den sie ständig irgendwie als Bösewicht... Ach, ich weiß es nicht mehr. Irgendwas mit Neid. Moment mal. Ich hatte es gerade, weil ich habe gerade mal Pathologic eingekauft. Okay. Ich hatte es doch auf meiner Wishlist sogar. Jenny Barrage, das war diese Tante, die diesen Kickstarter gemacht hat. Ja, ich wollte es gerade sagen. Die ist das doch. Da ist leider nichts draus geworden. The Last Night hieß es. The Last Night, genau. Der wird ja auch von allen Seiten gebullied, weil er halt mal seine Sympathien für Gamergate bzw. Gamergate-Themen ausgedrückt hat. Oh, und hier haben wir auch einen wichtigen Tweet von Sam Biddle, einem ehemaligen Mitarbeiter von Gawker. Gamergate zeigt uns nur das, was wir immer schon gewusst haben seit Jahrzehnten. Nerds müssen konstant gedemütigt und werden, damit sie irgendwie gehorchen. Also so sehen die lieben Journalisten, in Anführungszeichen bei Sam Biddle natürlich, so sehen die lieben Journalisten ihre Kunden. Und das sind die Leute, die sagen, hier Gamer sind toxisch und so weiter. Also, naja. Ja, und dann kommt nämlich auch Mercedes ins Spiel, weil so einen dummen Spruch lässt Gamergate nicht ungestraft. Und dann wurden sofort halt wieder verstärkt die Leute angeschrieben, die bei Gawker Werbung schalten. Und guck mal hier, die sind für Bullying von bestimmten Gruppen, wie es ja auch ist. Und Mercedes hat dann gesagt, sie ziehen ihre Anzeigen zurück. Weil das geht ja nicht. Also sie möchten nicht mit einer Seite irgendwie zusammenarbeiten, die sich für Bullying einsetzt. Da unten kommt noch BMW, Olympus, Nissan. Aber leider sind die, glaube ich, alle wieder eingeknickt, wie gesagt. Aber na gut, also es hat denen wehgetan. Es hat denen, also ich glaube, zumindest 1 Million gekostet, was Gamergate da gemacht hat. Es war so schlimm, dass Gawker, soweit ich weiß, die Seite, wo drauf steht, wer sie finanziell unterstützt, down genommen hat, damit man das nicht mehr gucken kann. Aber es hat auch das richtig mehr gekostet, ne? Hier mit dem Hulk Hogan-Geschichte oder was? War das nicht auch? Das war ja nochmal, aber das hatte nichts direkt mit Gamergate zu tun. Es ist nur die gleiche Kultur, die sie da gekostet hat. Ist das eine Beleidigung oder was, wogegen er geklagt hat? Ne? Nee, noch viel krasser. Sextape, das sie veröffentlicht haben, wo er gesagt hat: Alter, was ist denn los? Und das sind die Leute: Oh, Revenge-Porn gegen Säugling. Da möchte ich auch kurz nochmal das Bonmot aus der Gerichtsverhandlung einfließen lassen, wo sie gefragt haben, wo denn die Grenze wäre von jemandem, dessen Sextapes sie zeigen würden. Und er meinte irgendwie bei einem 4-jährigen Kind oder sowas, der Typ von Gawker. Ja, aber das meine ich halt. Zu der Zeit, jede Woche, jeder Tag kam irgendwelcher so ein Ding raus, wo du halt schon wieder, oh, what the fuck. Ja, und ein Wikipedia-Artikel wurde halt damals schon viel rumgeschrieben, vor allem von feministischer Seite, wie man hier halt eben auch sieht. Also 329 Edits in 3 Tagen, ist schon so einiges. Und der ist ja bis heute unmöglich, dieser Gamergate-Artikel da bei Wikipedia. Wollen wir da gleich mal reingucken? Wollen wir. Wir haben hier noch genug zu tun, Leute. Und wir haben schon 2 Stunden rum. Ja, aber das Blacklisting, von dem mir geschrieben wird, das ist eigentlich auch ganz interessant, weil ich meine, irgendwie rumtwittern ist das eine, ne? Aber irgendwie zu sagen, wir nehmen jetzt diese Blockliste von Randy Harper und benutzen die jetzt als Blackliste zum Einstellen für Leute, die in die Industrie rein wollen, in die Spieleindustrie, dass wir da auch schön keine Gamergate-Befürworter da irgendwie nachher kriegen. Nichts gelernt, ne, in so einem Moment, dann denkt man so. Sondern nur Leute, die meinen, dass die Gamer vorbei sind und tot sind und hier nicht der falschen Politik angehören. Also, das fand ich halt auch ziemlich krass. Und da hörst du auch nie was von. Sondern immer nur denselben Bullshit. Die alte Leier von wegen, Frauen, und die hat wenig an. Und deswegen sind die alle nicht in der Spielebranche. Und Hass. Und bis heute derselbe Scheiß. Also. Jo, ich auch so. Und Jasmina, Banalschuk, glaubt auch nicht ab dabei. Wo ist denn das Ziel gerade? Ich weiß gar nicht, wo das kommt. Ding hier endet. Frühling aber auf jeden Fall rein, meine ich. Naja, das Ding, es geht bis, ich glaube, 2016 und dann ist ein Sprung und ich glaube, es fängt dieses Jahr wieder an, aus irgendeinem Grund. Jasmina ist schuld. Also wir haben gerade, glaube ich, nur das Jahr 2014 aufgerufen. Aber ist das Wiki nicht unten mittlerweile? Das ist ein Archiv auf Deep Freeze. Ach so. Ja, auf Deep Freeze gibt es das noch. Ja. Kann man googeln. Gamergate Timeline findet man es. Natürlich, Google technisch mal wieder sind ein Haufen unakkurate Dinge als erstes oben, aber naja. Hier eins oben drüber war gerade auch die Matty Bryce, auch so eine Indie-Tante, die da gleefully drüber getweetet hat. Ich bin gerade dabei, IGF-Games zu raten, also bei so einem Indie-Games, was weiß ich, Wettbewerb praktisch. Und ich rate alle Spiele mit Männern darin low. Ich liebe diese Macht. Also nicht nur, dass sie Narzissten sind und doof, sondern auch noch, sie glauben auch noch so ein bisschen, sie seien irgendwie Palpatine oder irgend sowas. Ach ja, und was man zu den Blocklists noch sagen sollte, die haben sich ja daran orientiert, wer ist auf der Blocklist. Und dann, okay, wer auf der Blocklist ist, ist böse. Die Blocklist Kentucky funktionierte Fried so, Chicken. Die funktionierte so, du wirst auf die Blocklist gepackt und dadurch sind automatisch alle Leute, die dir folgen, auch auf der Blocklist. Das heißt, du musstest nur jemandem folgen, der auf die Blocklist gepackt wurde und du warst auf der Blocklist. Und das haben sie dann als Industrie-Blacklist genommen. Schwarze Liste in der Industrie. Ich sag ja, Blüten des Kapitalismus in Amerika. Milo Yiannopoulos bekommt ein totes Tier nach Hause geschickt. Also alle möglichen Leute, die ein bisschen höheres Profil hatten, haben irgendwelche merkwürdigen Sachen geschickt bekommen. Von Klopapier über Spritzen bis zu toten Tieren. Hat sie bestimmt eine ganz tolle Folge. Hier steht auch der Name von dem Ding, was nichts geworden ist. Based Gamer war das. Based genau. Gamer war das. $50.000 für nix. Das ist mittlerweile funktioniert nicht mehr. Also wenn du auf basegamer.com gehst, kommt nichts. Also außer einer Fehlermeldung. Hier, Jimmy Wales sagt einem von den Leuten, die den Gamergate Wikipedia-Artikel, also das ist der Chef von Gamergate, sagt einem von den Leuten, die daran arbeiten, er soll aufhören, daran zu arbeiten, weil er halt einen der wenigen Pro-Gamergate-Journalisten, David Auerbach, halt mit dem persönliche Probleme hat. Ah. Dann gibt es hier auch, das gibt es auch, Gamergate-Supporter Margaret Jelk tweets that she was swatted. Also kann man ja auch dann sagen, weiß man nicht, ob das wirklich passiert ist, ob das Paulaner ist. Aber es gab für viele Leute halt auch die Möglichkeit, sich da persönlich irgendwie dran hochzuziehen, wie eben halt solche Leute oder hier die Spaghetti-Könige. Oder Mike Cernovich, wenn ich den Namen hier gerade lese, auch so jemand, ein gescheiterter Rechtsanwalt und so Self-Optimization, selbsternannter Guru. Was war das mit seinem komischen grünen Saft? Nee, und the Gorilla Mindset hatte der. Ah ja, das ist gut. Aber der hatte auch irgendeinen komischen grünen Saft, den er verkauft. Also es gab genug Leute, die was verkauft haben. Hier Rogue Star Games zum Beispiel. Falls ihr euch noch an den erinnert, ein gescheiterter Videospieleentwickler, der versucht hat, irgendwie Gamergate zu seiner persönlichen Armee zu machen. Na gut, aber auf der anderen Seite hatten wir auch Mark Kern. Da kann man wenigstens wenig gegen sagen. Ja. Original Diablo 2 Designer war der Mann und original Warcraft, World of Warcraft. Ja, echt krass. Mhm. Also World of Warcraft wusste ich, Diablo 2 wusste ich nicht. Ja, Diablo 1 oder 2, ich weiß nicht, welches jetzt aus dem Kopf, ich meine, es wäre 2 gewesen. Der Raspberry Pi Twitter-Account nutzt die Liste von Randy Harper, um Menschen zu blocken. Einer der Leute, die geblockt werden, ist Roberto Rosario, der einer von dieser Indie Games Development Association oder Indie Game Developer oder International Game Developer Association, der Chef dieser Gruppe in Puerto Rico, der ist auf dem Block, auf der Blockliste gewesen. Und wir sind noch nicht mal mehr im Dezember. Ja. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Ja, wir müssen dann jetzt jedes Jahr dann ein Jahr machen oder so. Ja. Ja, wir arbeiten, wir machen jedes Jahr 2, da sind wir dann in da sind wir in 5 Jahren fertig. Ja. Also zu dem Zeitpunkt, Wann bin ich auf Gamergate Deutsch das erste Mal dabei? Ich hatte es gerade geguckt. Es war irgendwie im Mai, glaube ich, war ich das erste Mal dabei. 2014? 2015. Ja. Ich weiß gar nicht, wann habt ihr angefangen? Ich weiß es ganz genau. Das war an dem Wochenende, an dem SBJ Airplay war, habe ich irgendwie die Artikel geschrieben und danach das Wochenende war ich, glaube ich, das erste Mal bei euch. Das war da, glaube ich, ungefähr, weil der Stream, ich hatte gerade mal nachgeguckt, der hieß Ethik, Drama, Bombenstimmung, Gamergate Livestream, Kalenderwoche 18, 2015. Aber dich gab es auf jeden Fall schon, als ich kam. Ja. Tief, lang ist es her. Zumindest der erste, wo ich mich jetzt drin gesehen habe, noch mit Tomate. Das waren gute Zeiten. Ja, da kommt ja auch wieder so ein Name, Mercedes Carrera, eine Pornodarstellerin, die sich, eine Physikerin und Pornodarstellerin, die sich für Gamergate engagiert hat, die ist eher in negative Schlagzeilen gekommen in letzter Zeit, weil sie und ihr Mann festgenommen wurden und ihnen wurde vorgeworfen, irgendwelche Handlungen mit der Tochter der Dame gefilmt und vorgenommen zu haben und Drogenbesitz, Waffenbesitz, das ist aber alles leider noch nicht wirklich ausgegoren. Das ist, glaube ich, also ich hatte jetzt gehört, dass das nicht widerlegt ist, aber zumindest massiv in Frage gezogen. Mm. Weil das halt praktisch ein Streit zwischen ihr und ihrem Ex-Mann ist. Und der man hat ja die Menschenkenntnis nicht, schon gar nicht über das Internet. Das war so ein Trust but Verify-Ding, war das jetzt erstmal abwarten. Als sie beschuldigt worden ist, war es, okay, Leute, wartet erstmal ab. Und jetzt, okay, sieht andersrum aus, aber wartet erstmal ab. Ja. Spike names the Gamergate Rebels as one of its top people of 2014 for engaging in a real moral war for their right to play what they want. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, Spike aus England, die waren auf jeden Fall auf unserer Seite, ja. Genauso ja, wie der deutsche Ableger vom Nova Magazin. Die printen ja viel auf Deutsch nochmal und Spiked. Ja. Ach, das ist ja auch nochmal so eine Sache. Die ersten deutschen Gamergate-Artikel. Ja, ich sehe es ja auch gerade, dass sie jetzt hier französische Le Monde hier mit aufnehmen. Also, wenn wir hier schon auf ausländisches graben, dann könnte ich den Leuten hier noch so einiges geben, was wir dazwischen ergänzen können, weil wir haben ja gerade schon das Video gesehen vom November 2014 und ich kann mich auch noch sehr gut erinnern an diesen Beitrag, die Prinzessin rettet den Troll von der Taz, wo ich den damals einen langen Brief zugeschrieben habe, wo sie mir nur geantwortet haben, ja, das gehen wir dann mal so an unseren Ombudsmann weiter und wo dann man nie wieder was gehört hat. Und ja, also da war so einiges auf jeden Fall. Wir haben auch damals noch eine Liste geführt, die sehr lang geworden ist, ziemlich schnell. Also wir sind doch auch interviewt worden mal. Sogar von dieser einen ZDF-Tusse bin ich angerufen worden. Ja, bist du angerufen worden, wo auch nichts draus geworden ist. Wo sie hinterher bei... Nee, natürlich nicht. Hat ja nicht ins Narrativ gepasst. Ja, genau. Und wo sie da auch mia culpa und sowas gesagt hat, aber hinterher dann trotzdem nur gesagt hat, dass sie die Verschwörungstheoretiker auch hin und wieder mal anruft. Das ist das, was sie bei der Republika dann irgendwie erzählt hat. Ach ja, lustig. Die Lemke, mich hat sie anstatt geblockt. Die Lemke, ja. Mich hat sie schon lange geblockt. Nee, mich nicht, aber keine Ahnung. Das, keine Ahnung, da ist man dann echt enttäuscht, wenn man das so am eigenen Körper erlebt. Ja, naja, aber nicht so enttäuscht wie mit unserem besten Freund vom SWR. Das war auch das Ding. Emil, bist du noch da oder bist du schon eingeschlafen? Nein, ich bin noch da. Okay, dann erzähl doch mal schnell vom SBJ Airplay. Du warst da. Ja. Da hat man festgestellt, dass, also beim SBJ Airplay ist man ja noch davon ausgegangen, dass es nur eine Belästigungskampagne ist und man ist dorthin gegangen, um zu etablieren, dass eben auch journalistische Handlungsweisen in Frage gestellt worden sind, wo man Korruption oder mangelhaftes Verhalten von Journalisten eben aufgedeckt hat. Und das Interessante war, dass die Journalisten, die dann eingeladen worden sind, um sich das als Neutrale anzuhören, dass sie erstmal drüber gelacht haben. Gorkor, das nimmt doch eh keiner ernst, weil es halt, wie gesagt, Bildzeitung nur wesentlich schlimmer ist. Und das war dann ganz interessant, weil ich dachte mir dann, ja gut, ist ja nur Gorka, aber irgendwie tut die Tagesschau und Mainstream-Presse übernimmt einfach nur die Gerüchte von einem Schundblatt, was Gorka einfach war, kann man so sagen. Und in Trust Me, I'm Lying von Ryan Holiday hat er auch genau erzählt, dass oftmals die Journalisten von größeren Seiten einfach nur Blogs und Gerüchte von Schund Blättern mit aufgreifen und das dann sozusagen Trading up the chain, dass das stattfindet, dass sozusagen ein Narrativ von ganz außen in die Leitmedien eindringen kann. Ja, genau, da geht's dann hoch und hinterher geht's dann wieder runter, bei so Sachen wie Nerdcore mit so einer Liste von, ja, ich sag mal, Propaganda-Opfer-Artikeln. Und so ist der ewige Kreislauf des Wiedercoins. Ja, genau, und bei SBJ Airplane, da war es ja dann auch so, dass sie mit einem Bombenroboter das Gebäude gesäubert haben, weil vorher schon Bombendrohungen eingingen, dann ging während man dort war, haben verschiedene Leute, die im Panel waren, Drohungen erhalten per E-Mail und lokale Polizei wurde mehrfach bedroht. Es hieß, dass da ein Active Shooting stattfinden würde und dann kam später irgendwann die Polizei rein und meinte, es ist eine Bombendrohung. Also man hatte unzählige Drohungen, irgendwie so 12, 13 und dann hat eben die Polizei den Saal geleert und dann hat man sich auf die andere Straßenseite rüberbegeben und hat dort weitergemacht. Interessant war, dass da ein Typ da war, der hat nach der Afghanistan-Invasion dort den ersten freien Sender Zeitungen mit aufgebaut, der meinte, dass er das wahnsinnig inspirierend findet, dass hier so viele Leute sind, die nach einer Bombendrohung nicht nach Hause gehen, sondern einfach auf der Straße weiterreden. Und das Interessante war halt, dass die Journalisten alle halt gesagt haben, ja, das stimmt, ich haben sich total fehlverhalten und es ist gut, dass ihr das aufgedeckt habt und alles und so. Und aber für das SBJ Airplay hat sich die Mainstream-Presse oder die Presse, die halt Bericht darüber erstattet hat, nie wirklich nachfolgend interessiert. Und ja, genau. Wir hatten damals halt das Ding auch schon mit den SWR, dass sie sich kaputt gelacht haben. So, warum man darüber reden sollte, dann hat mir Zapp das Medienmagazin mal gesagt, das sei ja umstritten gewesen, die Veranstaltung, und man soll das nicht so hinstellen, als wäre das eine Veranstaltung quasi von der Society of Professional Journalists, weil das ja so umstritten war, was auch ein vollkommenes Schwachsinnargument ist. Das war aber vom Ethikbeauftragten der SPJ. Ja. Ja, aber umstritten, total umstritten, das darfst du aber nicht vergessen. Ne? Also am besten gar nicht mit weiter beschäftigen. Und dann hatten wir ja dieses Ding kurz danach mit dem SWR. Das war 2015, kann ich mich noch dran erinnern, im September, wo wir da mit dem Arschloch vom SWR gesprochen haben. Und da hat er ja dann das Ding mit dem SPJ Airplay auch sogar erwähnt in seinem Artikel. Aber auch das, genauso wie alles andere, hat er genauso formuliert, dass man als Mensch, der nicht richtig drin ist im Thema, das falsch verstehen musste. Er hat nämlich geschrieben, da war eine Veranstaltung von Journalisten, wo es um Gamer geht, ging. Und da gab es eine Bombendrohung. Das hat er geschrieben. Und so, dass du dir dann als jemand, der halt meint, nur gehört hat, irgendwie, ja, Gamer geht hier, Rasa und so, dass dann bei dir im Kopf halt kleben bleibt, so, ja, okay, dieses Gamer geht ist total gefährlich und da gab es eine Veranstaltung über Gamer geht und da gab es eine Bombendrohung, das wird dann wohl Gamer geht gewesen sein. Also wer von der Gefährlichkeit von Gamergate, wer auch nur 10% war von dem, was sich die Journalisten aus ihren Fingern gesogen haben, dann hätten wir bestimmt schon ein Dutzend tote Menschen. Wenn auch nur 10% von der Aggressivität, die unterstellt wird, wahr wäre. Das muss man auch mal sagen. Weil es ist einfach heftig, dass wir hören Hate Speech, wir hören Dehumanisierung, wir hören, wie wichtig denn der Diskurs ist und tralala, und wir haben die ganze Zeit Journalisten, die ihr Händchen drüber halten und sich ins Fäustchen lachen und wie sie es nicht erwähnen wollen, dass es eine Massenbewegung gab, die sich für ethischen Journalismus eingesetzt hat, was echt faszinierend ist, sozusagen, dass die Journalisten alle da hocken und sich in die Hose machen, weil sie sich denken, oh nein, jetzt werden meine Artikel mal durchgelesen und überprüft und da muss ich bestimmte Standards einhalten, da müssen wir doch gleich mal drüber gehen und eine Publikumsschelte geben, eine Schelte für die Bewegung und eine Schelte hier, eine Schelte da, einfach nur dehumanisierend, so wie es halt Journalisten, die wahrscheinlich eher eine Agenda verfolgen, halt es so machen, und dann die Kollegen, die einfach nur mitschwimmen und selber nicht recherchieren. Also, ja. Ja, und auf jeden Fall, wie man jetzt hier bei den Verläufen ganz gut sieht, wird es jetzt immer mehr so ein bisschen verschoben, dass jetzt quasi die großen Sachen, über die man sich aufregt, halt die ganze Coverage ist aus den Medien halt. Also die ganze Einseitigkeit, so wie wir jetzt auch schon mehrfach hier gesagt haben, dass es halt immer wieder nur dieses Narrativ gepusht wurde und immer wieder dieselben Profi-Opfer da gefragt worden sind und so, und das alles so hingedreht wurde. Und das ist ja quasi das Ding auch, warum dieses Gamergate halt irgendwie nicht gestorben ist und immer am Leben gehalten wurde, dass eigentlich diese, ja, die ursprünglichen Sachen dann irgendwann auch verdrängt worden sind irgendwo von der Art und Weise, wie dann darüber geredet wurde, die halt auch nochmal wieder eine weitere Eskalation von dem Ganzen war und auch nochmal wieder ein Beweis dafür, dass dieses ganze Problem mit dem Journalismus halt bei weitem nicht nur beschränkt war auf dieses Nischending vom Spielejournalismus, sondern dass man sich da halt auch mit Herdentrieb und Freunden und angeblichen Experten und so weiter da das alles leiten lässt in eine bestimmte Richtung, die ganze Gerede dann über Gamer geht, halt auch Teil und nochmal wieder ein Skandal war für sich. Ja, ist ganz angefallen. Und das, was ich hier gehighlightet habe gerade mal wieder, das gibt es jetzt ja auch so ein paar Sachen, hatten wir ja auch schon welche, halt von Angriffen auf Gamergate-Supporter, von Veröffentlichen von deren Daten und so, diesen ganzen Sachen, die wo auch immer wieder gesagt wurde, das wäre eine Taktik gewesen, die Gamergate erfunden hätte oder so, und eine Taktik, die angewendet hätten. Aber es gibt viel mehr Beispiele dafür, für Unterstützer von Gamergate, die hier angegangen wurden, nämlich von dritten Parteien, wie hier halt eben diesen Waffo-Mitboard von Achan. Und was ja mit Gamergate nichts zu tun hat, wo dann die halt alle Seiten irgendwie versucht haben aufzuhetzen und da ihren Spaß draus zu machen, dass es brennt irgendwie die Nummer. Und das waren halt die Sachen. Und deswegen hat auch das FBI da niemanden von den Gamergate-Leuten, von den prominenten Gamergate-Leuten da irgendwas nachweisen können, dass die irgendwas gemacht haben, weil die auch nichts gemacht haben. Das ist alles öffentlich, die ganzen Gamergate-Tweets sind alle öffentlich. Und Leute, mit denen sie sich unterhalten haben dafür, hier den, na, wie ist dieser Typ nochmal, den sie da besucht hatten? Der hatte auch so einen YouTube-Kanal, fällt gerade der Name nicht ein, ich hab mir das Bild von dem. Nee, der mit der Brille. Oh, Chris Reagan. Und den Jungspund. Ja, ich meinte den Jungspund, ja. Mit dem Milchgesicht. Ja. Genau, mir fällt auch gerade der Name nicht ein, aber das Gesicht habe ich auch vor Augen, ja. David Charette? Nee, der war es viel, viel später. Ja, ist ja auch egal, wie der heißt, aber auf jeden Fall solche Leute halt in diesem FBI-Bericht. Und auch da wieder, diese Formulierung von der Frau Banaschuk, das FBI hätte sich damit beschäftigt. Das ist auch wieder so dieses Ding, was man bringt, um das halt falsch aussehen zu lassen, weil die richtige, das, was man schreiben muss, um es richtig darzustellen, ist, die haben sich damit beschäftigt und da niemandem was nachweisen können. Und deswegen ist es halt auch eben ein Quatschvorwurf, diese ganze Hassgruppen-Scheiße. Ist mit nichts bewiesen. Die Sache ist, diese Formulierung, das kommt einmal vor, das kommt zweimal vor, aber irgendwann fällt einem auf, es ist in jedem scheiß Artikel darüber. Ja. Das ist einfach die Hälfte weggelassen. Aber genauso musst du es halt formulieren. Genauso musst du es halt formulieren, um halt die Nebelkerze zu zünden, damit es halt für Leute, die sich das nicht selber durchgelesen haben und so halt so aussieht, als wäre so, ja genau, das ist ja alles klar und so, und die haben sich da ja auch mit beschäftigt, ja genau. Und dann füllst du das halt aus mit, und dann haben sie ja natürlich herausgefunden, dass das alles eine Hassgruppe ist, und deswegen reden wir jetzt gerade über die Hassgruppe hier, obwohl das halt nicht so ist. Also ich möchte niemandem vorwerfen, dass sie lügnerische, betrügnerische Propagandisten sind, aber wenn man lügende, betrügende Propaganda schreiben würde, dann würde man das genauso machen. Ja, genau, deswegen. Ich frage bei den Journalisten aber wirklich ein bisschen, was sie sich davon versprechen jetzt aktuell mit diesem Druck, den sie da teilweise aufbauen dieses Herziehen über angebliche Hetzer, ja, alle Leute in einen Topf oder viele Leute in einen Topf zu schmeißen. Und ja, was bezwecken sie damit? Wollen sie ein Verbot erreichen oder was soll das jetzt geben? Ja, wenn sie ein Verbot erreichen, ja gut. Ja, ich glaube, das wissen die wahrscheinlich selber nicht. Für das Gute kämpfen, nee, Haltung zeigen. Haltung, ja. Haltung. Also mal netter zueinander oder so. Ja, ich glaube, es ist größtenteils Virtue Signaling einander gegenüber. Unmöglich, ja, man schreibt da für sich. Und das Ding ist ja auch, dass oftmals die Journalisten gar nicht richtig recherchieren, sondern einfach nur copy-pasten. Ja, oder du hast halt diese ganzen Kommunikationswissenschaftler drin, die dann auch wieder so reden, als wäre das alles erwiesen, dass ja diese ganzen Sachen alle koordiniert sind, der Hass ist organisiert und diese ganzen Sprüche. Und die, in deren Schädel ist das wahrscheinlich wirklich so, dass man das genau erkennen kann und genau eingrenzen kann und dann mit einem Skalpell nur die bösen Leute irgendwie rausschneiden, von der Meinungsfreiheit irgendwie trennen oder so. Und dann ist Frieden, Freude, Eierkuchen und so. Die haben ja auch keine Ahnung. Und das hat dieses Gamergate-Ding ja auch ganz wunderbar gezeigt. Und das ist auch, glaube ich, einer der Gründe, warum ich wirklich sagen würde, dass es ganz besonders wichtig ist, sich damit zu beschäftigen, dass halt eben dieses ganze Ding, diese ganzen offensichtlichen hier Hassgruppe, offensichtlich, das sind die Bösen und so, dass das halt eben teilweise wirklich einfach Bullshit ist. Und dass man so falsch liegen kann über so eine öffentlich stattgefundene Sache mit öffentlich einsehbaren, nachprüfbaren Dingen, ist der reine Wahnsinn. Also, und sich dann noch hinstellen und irgendwas von Filterblasen reden und von Populismus reden und diesen ganzen Kram und von Leute agitieren und von Gruppenbildung und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und so weiter und so fort. Es ist wahnsinnig. Es ist wirklich wahnsinnig. Ich meine, da kommen jetzt Artikel raus mit, oder? Hey, Hate Speech, das Konzept ist auch schädlich. Also ja, sagen wir es seit 10 Jahren, Digga. Ach, ja, sagt, Copy-Paste spielt schon eine Rolle, aber irgendwo fragt man sich dann auch, ob die nicht einen eigenen Anspruch an sich haben denn, oder so. Klar müssen Journalisten viel arbeiten, viele Artikel an einem Tag produzieren oder so. Aber ich denke, dass es auf der einen Seite Copy-Paste ist und auf der anderen Seite ganz klar Agenda. Also die Leute eine Agenda haben und Volkserzieher sein wollen und bestimmte Narrative sehen wollen. Also, unter die Haltung. Ja. Ja, aber auch, also ganz ehrlich, die meisten Leute, also jeder arbeitet ja in einem anderen Feld, aber irgendwann fällt einem halt auf, dass ganz viele Leute überhaupt keine Berufsethik haben oder auch so einen Anspruch an sich selbst. Und ich glaube, das ist bei Journalisten einfach genauso. Die setzen das auf einer Arschbacke ab und wenn sie da einfach einen englischen Artikel nehmen können und das ein bisschen abtippen, hey, can I copy your homework? Yeah, but make it look a little different, so ungefähr. Dann ich glaube schon, dass die wie er gesagt hat, mit hey, und noch so ein bisschen Haltung zeigen und sich gegenseitig vielleicht noch so ein bisschen hochloben. Und schon mal dann hat man eine Blase aus Bullshit-Laberin. Ja, und dann hast du noch einer in der Redaktionsstube, die an abstraktes Strukturen und das Patriarchat glaubt, und dann hast du die perfekte Mischung. Also, ja, die unterrichten sich gegenseitig nämlich auch darüber, wie das funktioniert. Ah, das war ja auch damals das, bevor die BBC das erste Mal Bericht erstattet hatte und sozusagen das aus der Presse von den Game-Journalisten rausgebrochen ist in die Mainstream-Presse, da hat ja auch die Trinkerin, wie hieß sie, die Leigh Alexander, die hat ja auch die von der BBC gebrieft. Oh. Und dann, als sie dann gebrieft worden sind, der Guardian war es. War es der Guardian? Ja. Ah, okay. Lange ist es her. Ja, ja. Anstatt dass sie selbst recherchieren, holen die sich jemanden, der involviert ist. Ja, so geht Journalismus. Also ja, also als nächstes lasse ich mich von Wladimir Putin zur Krim-Krise briefen. Ja. Und qualifiziere das nicht, sondern nehme das einfach für bare Münze. Wobei das Ding ist, ja rein theoretisch wäre das ja nicht falsch, wenn du den einfach mal schwätzen lässt. Nee, ist ja vollkommen okay. Anderer Stelle dann sozusagen das auch dann besser aufgearbeitet wird. Weißt du, das ja, und dann mal zu sagen, ja, und dann hat er das und das gesagt. Und das ist totaler Bullshit, ich habe es nachgeprüft. Und was will Russland mit Stahlindustrie? Stahlindustrie ist nichts mehr wert. Oh Mann. Jahre. Am 28. Februar hatten die schon keine Lust mehr. Noch vor? Obwohl, nee, da kommt noch mal ein bisschen was. Aber auch nicht mehr vollständig 2016. Waren zu wenig Happenings bis zum SBJ Airplay wahrscheinlich. War das da nicht? Nee, schon? Wobei, das gab's doch, aber das ist verloren gegangen, weil irgendwer es gehackt hat oder versucht hat zu löschen. Und das ist halt auch die Sache, dass Gamergate ist so böse, aber diese ganzen Gamergate-Ressourcen, die gegen niemanden hetzen, wo niemand nachweisen kann, hey, da sind irgendwie persönliche Informationen oder so, sondern das war nur, es gibt endlos Gamergate-Paste-Bins mit Chatlogs und mit Listen von Namen und wie die verzwickt sind in der Industrie und hier, wer wann wem was geschrieben hat und so weiter. Und da gibt es so viel Antrieb von der Agro-Seite und teilweise auch immer noch, dass so Kram gelöscht wird. Da hatten wir, bevor der Stream angefangen hat, hatte ich das erwähnt, weil wir da den Zoe-Post aufgerufen hatten und ich dann sagte, da gab es doch so ein YouTube-Ding, wo einer, der praktisch über Abusive Relationships Videos macht und über so Kram, der hatte eine Videoreihe über den Zoe-Post gemacht und die war echt gut und die ist down. Und ich erinnere mich, dass als die rauskam, wurde der schon fertig gemacht. Und der musste die einfach irgendwann, entweder hat er seinen Kanal gelöscht oder ich habe die, glaube ich, sogar noch auf der Platte. Also, echt? Ich müsste mal nachgucken. Müssen wir mal mirroren. War echt gut. Allein schon, weil ich es gerne wiedersehen würde. Das war sehr interessant. Das Video, also die Videos. Ihr habt auch was ich einblenden soll? Kulturmarxismus. Du könntest nochmal halt dieses Ding mit dem, was halt jetzt letztens passiert ist. Abel hat da ja, glaube ich, was zu gepostet und ich hatte die Reaktion, obwohl, ich weiß nicht genau, hatte ich das sonntags oder? Meinst du den Gamergate Comes to the Classroom? Nee, ich meinte halt die Geschichte, die Zoe jetzt vom Zaun gebrochen hat. Also, jetzt, um mal kurz vorzuspulen, Zoe Quinn hat halt diese ganze Gamergate-Geschichte durchlebt, hat von ihrem Patreon recht gut gelebt, denke ich. Und danach hat sie ein Projekt gemacht, wo es um ein Spiel zu irgendwelchen Einhörnern, die sich gegenseitig rektal penetrieren, irgendwie oder so. Es gibt irgendwie so einen komischen Kultautor, der immer seine Videos mit Blablabla in the Butt oder sowas, also so schwule Bücher, Splash-Fiction. oder? Bücher sind das, weil du hast Videos gesagt. Ja, Bücher. Ja, und dafür hat sie, glaube ich, 80.000 Dollar eingenommen in einem Funding. Das Spiel ist noch nicht erschienen. Und sie hat auch schon vor längerer Zeit gesagt, das Geld ist alle. Und ihr Patreon ist auch nicht mehr so groß wie zu Gamergate-Hochzeiten, also musste sie irgendwas machen. Und zum Geburtstag von Gamergate, gerade als das Thema wieder zum Beispiel von hier der New York Times und so aufgegriffen worden ist und von The Verge und was weiß ich wem, hat sie ganz zufällig jetzt gerade irgendwie sich entschlossen, dass sie einen Typ outet, mit dem sie vor ein paar Jahren wohl mal was hatte. Der Typ hat, ach, wie hieß dieses Adventure? Night in the Woods oder so? Hieß das so? Irgendwie so. Ein Spiel gemacht. Der hat sie eingeladen nach Kanada und war wohl total scharf auf sie. Und sie haben ausgemacht, dass er irgendwie den Rückflug zahlt und sie den Hinflug, weil sie natürlich gerade wieder kein Geld hatte. Und der hat sie natürlich ganz brutal missbraucht da. Und jetzt ist es an der Zeit, dass sie darüber spricht, dass sie irgendwie der Welt mitteilt, ja, dass der Typ ganz böse ist. Und er hat ja auch kein Geld für den Rückflug gegeben und sie war nicht in der Lage, dazu auch zu entfliehen. Er hat sie angeschrien, er hatte Launen und so. Und sie als erwachsene Person ist nicht in der Lage gewesen zu sagen, du, ich verpiss mich jetzt. Ich guck, ob ich hier sonst noch jemanden kenne oder ich rufe jemanden an, der mir Geld faxt oder was auch immer. Ja, aber sie ist trotzdem bei dem Typen geblieben und jetzt nach was weiß ich wie vielen Jahren muss sie den natürlich outen, weil der Typ. Und das Lustige ist, es ist ja eigentlich ein Mirror vom Zoe-Post. Also sie beschreibt eine missbräuchliche Beziehung und sie sagt, sie will die Leute nur warnen. Und damit sind wir eigentlich full circle dann irgendwie auch. Ja, ne, also es könnte jetzt auch High-Profile Game Developer publicly accused of sexual assault und es könnte über Zoe Quinn sein, ne? Und dann, ah, wir ändern das Datum mal auf 2014. Ja. And more may be named. Das hat sie nämlich auch sehr, sehr, sie ist einfach eine gute, sie kann PR, ja. Goebbels konnte auch PR. Aber die Du Sache ist, da ist kannst da wahrscheinlich kurz was dran, dass zitieren. das Creeper sind. Also, dass der, Ja, das. nee, das ist ja auch, das sagt ja auch der gute Quartering in seinem Video dazu, es kann alles passiert sein. Das wissen wir nicht. Aber das Ding ist doch, warum soll ich ihr das jetzt auch, also, das ist wie mit dem Jungen, der immer Wölfe, Wölfe ruft. Glaube ich wirklich, dass diese Frau das so massiv anzieht, dass ihr ganzes Leben im Endeffekt nur aus irgendwelchen von anderen Menschen initiierten Leid besteht? Ich weiß es nicht. Und da erinnere ich mich halt an Becoming the Narcissist, sagt er, How to devalue and discard the narcissist while supplying yourself, wo ich mir halt auch denke, ja, es ist halt einfach pathologisches Verhalten, dieselben Muster, dasselbe Drama, immer, immer wieder, egal wo sie hingeht, immer wieder passiert dasselbe, dasselbe, dasselbe, wo ich mir denke, ja, muss halt an dir arbeiten, Mädchen, das ist halt, weiß nicht, keine Also Ahnung. die Sache ist, wenn das passiert ist, vor 5 Jahren hatte sie das Ohr der Welt. Ja, komisch, ne? Alle haben jetzt, sie war bei der UN, die war überall dauernd. Sie hat selbst Artikel schreiben können und die wurden veröffentlicht. Jeder hat sie interviewt und so weiter und wie schlimm das ist in der Videospielszene. Und aber zu der Zeit hat sie 5.000 Dollar im Patreon gekriegt und hat das nicht genutzt. Wo es auch noch einigermaßen, also na gut, das war dann 3 Jahre später. Okay, na gut, da hätte man sagen können, hey, jetzt habe ich hier die Möglichkeit, das zu machen. Aber nee, jetzt 9 Jahre später oder was das ist, oder 8 Jahre, wann das gewesen sein soll, wo gerade ihr Patreon, ich habe gerade mal geguckt, der ist auf 1.370 Dollar. Ich müsste nochmal gucken, auf wie viel er vorher war. Also jetzt vor ein paar Tagen oder so. Jetzt zufällig, zu diesem Zeitpunkt, packt sie das aus. Oh, naja. Also ich glaube, ich mache mir zu viele Gedanken. Chris, ich habe gerade nochmal den Originalpost von ihr in den Twitter geschmissen. Da möchte ich einfach mal über die Reaktionen drüber gehen. Also hier haben wir diese Geschichte, I've been silent for almost my entire career. I can't do it anymore. Sorry if this is rambling and messy. I'm scared shitless to out an industry legend like this. But I can't live with the secret. Wer schreibt sowas? Sorry. Ja, das ist Fanfiction. Und jetzt lass uns mal die Kommentare, also nicht das, was sie, das wissen wir ja jetzt hier, sagt, der Typ hat sie da irgendwie missbraucht und schlecht behandelt. Ach, fuck, der hat die, ach, schade, der hat die, oder machst, kannst du es so aufmachen? Anstrengend, dieses Twitter. Auch eine Plattform, die über die Jahre immer schlechter geworden ist. Ja. So. Bla, bla, bla, bla, bla. So, hier. I believe you. I'm so sorry. You are incredibly strong. You had all my support yesterday. You have it today. You will have it tomorrow. There's a lot of love in the universe for you. Listen and believe. Listen and believe. Ja, mach mal weiter. Einfach mal durchscrollen, wie oft das da vorkommt. Und thank you. We have your back and we believe you. I'm so sorry. I believe you. Got your back, friendo. Thank you for sharing this. I believe you. I believe and support you. Much love, Zoe. Not respectfully towards you. I believe you. I believe you and I'm sorry. I believe you and I'm so sorry. I admire your bravery. You're believed and supported. I believe you. I believe viele you. Viele Hasskommentare. Hoffentlich wird davon keiner ein Richter oder so. I believe you. Incredibly brave and strong from you. I'm so sorry. Utterly awful. I believe you. I'm so sorry. I believe you. Solidarity, Zoe. Chris, ich habe mal ein GIF dazu reingepostet. Kannst du das aufrufen? You're incredibly strong. Want you to breathe again, too. You're good people and nobody deserves to be put through this. Und I believe you natürlich. I fucking believe you. Bob Chipman war auch unter denen irgendwo. Den haben wir gar nicht besprochen heute. Dem Movie Bob. Du meinst Film Robert? Ja, Film Robert und Motion Picture Roberto. Was ist immer Movie Bob? I believe you. My heart goes out to you. I'm sorry and I believe you. Ach, Gott, ey. I believe you and I'm so sorry. Oh Gott, ey. Ja, das sind die Männer. Die sind I sorry, believe you. I'm sorry. Schuld, gib sie mir. Lass sie auf mein Kreuz. This is super sad. Solidarity. I believe you. I believe you. Thank you for sharing your story. Wo sind die ganzen Hass? We have your back. I believe you. So sorry. Believe and support you. I believe you. Oh my God, I'm so sorry and I believe you. Kannst du langsam ausfaden? I believe you and I'm so sorry. I believe you and I'm so sorry. I'm so sorry this happened. But I believe you and I'm sorry. I believe you. I'm so sorry, I believe you. I believe Keiner you. Hat was Blödes gesagt, I believe you. I'm so sorry. You're brave as hell, Zoe. Das war alles blöd, was sie da sagen. I believe you. Das stimmt natürlich. I believe you. Also, you're one of the strongest people I know, Zoe. Also komisch, wenn man Spaß an Commitment haben kann, ne? Das ist irgendwie, also man weiß nicht, um was es geht, aber man glaubt es halt. Das ist doch eigentlich auch, ja, Virtual Signaling untereinander, stimmt schon. Ja, natürlich. Das ist ein Kult. Das ist ein Ritual. I'm sorry, I believe you. I believe you and support you. Das ist wie ein Mantra. Ganz komisch irgendwie. I believe you. Incredibly brave. Nur mit sich eine Aussage. I believe you and I deeply admire your strength, courage and resilience, Zoe. Thank you for speaking up. I'm not a gamer and I don't know the industry. I just want to say, I believe you. Ja, das macht Sinn auf jeden Fall. Wie ist das jetzt bei Atheist Plus? Glaubt ihr auch alles? I believe you and admire your strength. I believe you. Das sind die gleichen Leute, die das über eine Frau sagen würden, die vielleicht jemanden, also die würden über Gina Lisa Luffing, die würden der auch sagen, I believe you. I believe you. Ich habe ja genug davon. Frau Schwesig hat ja im Endeffekt auch geschrieben, I believe you and I support you. Haben wir den Salonartikel im Programm, Chris? Welchen? Ich würde es auch schreiben, wenn die Frau jetzt behauptet, sie wäre von einem Ausländer vergewaltigt worden oder so. Es gab ja so Fälle schon, wo das so gelaufen ist, dass Leute da auch falsch Beschuldigungen. Ja, und dann wird das auch geglaubt, oder wie ist das? Wahrscheinlich, ne? Ja. Also, ich weiß es nicht. So. Hm. Offen. Was meinst du denn für einen Salonartikel? Ich poste ihn. Ich habe ihn in die Gruppe gepostet. Ah ja, keine Gruppe, könnte ich auch. Ruf den mal auf. Weil wir haben das jetzt gesehen und wir haben jetzt stundenlang erklärt, was Gamergate war und wie das funktioniert hat und so weiter. Und der Salonartikel, erstmal die Überschrift. Beziehungsweise die Unterüberschrift. It's back. Akzeptier Nein. es, Chris. Ich akzeptiere. Zoe Quinn faces new round of attacks. Haben wir ja alle gesehen gerade. I believe you. Amanda Marcotte. Amanda Marcotte. Auch übelstes Anti-Gamergate-Urgestein. Oh, großartig. Oh, und der erste Satz, 5 years ago, an angry young man who furious about being dumped by his game developer X wrote a blog post full of the kinds of sexualized accusations abusive men make when they're trying to ruin women's lives. Ja, Gott, wie kann man das sagen, wenn man sich auch nur 5 Minuten mit dem Post beschäftigt hat? Wie kann man das sagen, wenn man Aaron Jones gesehen hat? Die Marcotte ist auch eine auf jeden Fall von den ganz Alten. Also die hat bei Aces and Plus auch schon mitgehetzt. Und die war, glaube ich, auch eine von den größten Autoren, bevor sie jetzt da irgendwie bei Salon gelandet ist und sonst wo, von diesem Jezebel-Ding. Ich habe von der Amanda Marcotte ihr Troll Nation, How the Right Became Trump Worshipping Monster Set on Red Fucking Liberals America and Truth in South gelesen. Und das Buch ist heftig. Die ist durch und durch Ideologin. Also sie macht das schon eine ganze Weile länger. Jetzt, Moment mal, dann ist das von ihr, Absatz. What happened next has been documented in my 2018 book Troll Nation. Chill! Ja, aber sie hat geschrieben, dass es ihr Buch ist, von daher finde ich es okay. Aber keine Ahnung, der erste Absatz ist schon so großartig. Gamergate was an alarmingly foreshadowing trend for Trump, the alt-right and torch-wielding fascists. Wow. Das Ding hier aus ihrem Buch. Ein Vorreiter, yay. Quinn dated a journalist, but that was never, but that one never wrote about her work. Ja, gelogen. Accusations were flown at journalists. Was für eine Work? Nur Accusations, nichts, wo wirklich was passiert ist, nichts, nur Accusations. Gender and racial equality advocates were dismissed as SJWs. Nee, SJWs sind dismissed worden als Arschlöcher. Ich meine, die haben sich auch selbst so bezeichnet und tun sie auch immer noch. Making a conservative argument has atrophied to only trolling. Also es gibt keine Konservativen mehr, es gibt nur noch Trolls. Ja, klar. Ja, in deren Sicht auf jeden Fall. Ja. Und Trumps Campaign war... Wenn man auch Kontra kriegt, dann sind alle anderen Trolls. Ja, dann müssen wir auf der Autobahn mit den Geistern fahren. Und Trumps Campaign war Gamergate Copy-Paste. Wie hat sich denn Trump gemacht, sozusagen, die Gamergate? MRAs and other would-be brown shirts. Also MRAs, Men's Rights Activists und andere Faschisten. Braunhemd. Boah, ja. Ey. Aber ernsthaft, das ist schon wieder der Artikel. Ist so emblematisch von was bei allen Artikeln sich deckt. Right-wingers love white supremacy and defended treasonous who fought for slavery. Klar, und das liest man alles in so Spielekritik rein, ne? Oder in Journalistenkritik rein. Das ist doch auch eine Lachnummer, echt. Feminism is to blame for their dating woes. Keine Ahnung. Ich erinnere dich an diese Geschichte mit den Kommentaren in der ARD, die wir am Sonntag hatten. Das ist genau dasselbe. Menschen sagen die falschen Sachen in den Kommentaren. Ja, klar. Genau. All die Dinge. Damor is sexist. That Damor's manifest needed debunking by scientists shows how sexist and full of mansplaining our society is. Ja. Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass Damor's Manifest von Scientists debunked worden wäre. Nein, wurde es nicht, weil er nur von Gender Scientists wahrscheinlich. Ja. Na gut, jetzt kommen wir ein bisschen vom Thema ab. Wollen wir dann Feierabend machen für heute? So langsam, was? Oder sind noch Fragen aus dem Chat? Fragt jetzt. Und ich sag, das Ganze hat System, das ist Kulturmarxismus. Wir werden natürlich nie wieder über das Thema Gamergate sprechen, versprochen. Also, nie wieder, wenn, dann stellt uns die Fragen heute, ja, weil das Thema Gamergate ist definitiv jetzt abgeschlossen. Jetzt und wieder, genau. Nie wieder. Also, genau. Hashtag nie wieder Gamergate. Gamergate 2 wurde in den letzten Tagen ab und zu mal gepostet wegen dieser Zoe-Geschichte. Oh Mann. Ja, Gamergate 4.0 2024. Ja. Oh. Genau. Wir verhandeln noch mit verschiedenen Großstädten, wo wir es abhalten. Vivian James for President. Gamergate Punk 2020. Ja. Wenn Trump Anime Girls real macht, dann könnten Vivian James auch dann als nächste Präsidenten. Kandidaten. Soll ich als Abschluss die 50 Buchtitel vorlesen, in denen immer erwähnt wird? Moment noch, ich würde noch sagen, also einer der spirituellen Nachfolger ist Comics Gate, so ein bisschen, weil da Metal genau Gate. Der gleiche Scheiß stattfindet. Ja, das ist der Vorläufer von Fappy Gate, ne? Außer was ich sagen muss, die Comics-Industrie hat es viel schlimmer getroffen, weil die bricht langsam zusammen. Also die Verkaufszahlen gehen unglaublich zurück und weil da einfach ist so Propaganda, die Comics, und die sind so scheiße. Ja, und ich denke mal, es wird bald in der Unterhaltungsindustrie im breiteren Sinne auch so sein. Also auch mit Spielfilmen, die ja sehr viel Geld kosten, sehe ich das auch voraus. Also diese Fandom Menace, wie sie von manchen genannt wird, die ist ja auch so eine Art Gamergate auf Spielfilmniveau, und also spätestens da hat es halt auch die Normies eigentlich erreicht. Also heutzutage kann ja kein Mensch mehr, der Star Wars mal gut fand irgendwie, weil er damit groß geworden ist oder so, und das sind ja eine Menge Leute. Also das ist ja jetzt nicht so ein Nischending. Und also wenn ich da gucke, alleine in meiner Firma, irgendwelche Kollegen oder so, die regen sich jetzt auch drüber auf, was das für eine Scheiße geworden ist, ne? Und für bescheuerte Checklist, Ideen in diesen Drehbüchern da, und was für dämliche, überflüssige Charaktere und so ein Zeug, ne? Ja. Und da hast Wobei du ich ja auch sage, Defender Menace ist weniger nah an Gamergate dran, weil es diesen Vetternwirtschaft-Angle nicht wirklich... Oh, doch. Eigentlich schon. Echt? In dem Kann Sinne halt sehen? Eben für diese ganzen Access-Media-Geschichten. Also dieser Spruch von der Access-Media ist da auch ganz groß hochgekommen. Also dass du halt diese Journalisten hast, die halt positiv berichten müssen über irgendwelche Sachen, weil sie sonst ihren Zugang verlieren und so. Also das ist da auch ganz stark drin. Was man natürlich nicht hat, sind Leute, die beieinander wohnen oder so. Dafür ist das Ding einfach zu groß. Ja. Das war halt dieses Nischending von den Computerspielen, aber dass du Journalismus hast, der in gewisser Art und Weise berichtet, und ich überlege nur mal alleine, wie groß dieses Rotten Tomatoes-Ding war, ne, wo sie da ja wirklich das ganze Rating-System umgestellt haben, weil irgendwelche Leute Captain Marvel nicht gut fanden. Ja. Also, das war ja auch was, das ziemlich große Wellen geschlagen hat. Also, das würde ich schon sagen, dass das eine richtig große Sache ist. Stimmt. I stand corrected. Dann überlegen sich das im Hinterzimmer und dann kommt dann sowas bei raus, die Leute merken das und machen sich das recht drüber lustig, ne? Aber die Comics-Industrie-Sache wollte ich speziell nennen, weil das da halt auch wirklich so ist, dass die kennen sich dann und sind dann so eine Clique von irgendwie sehr progressiven Comic-Autoren, die verkaufen insgesamt irgendwie 1000 Issues auf der ganzen Welt. Und aber ja, die sind halt bei Marvel drin und dann holen sie sich immer gegenseitig wieder ins Boot. Und da sind halt auch die Hiring Practices so. Ja, und da bei den Comics kommt ja auch noch dazu, dieser Aspekt, dass sie das ja irgendwann mal umgestellt haben, dass man die Comics quasi nicht in normalen Geschäften überhaupt kaufen kann. Und damit haben sie es halt auch so gemacht, dass man die nicht zurückgeben kann. Weil normalerweise ist es ja so, wenn du jetzt einen Zeitungskiosk hast oder so, alles, was du nicht verkaufst, schickst du einfach wieder zurück. Ja. Und das musst du dann halt auch nicht bezahlen. Und bei den Comics ist das aber so, dass sie gesagt haben, nee, das läuft so nicht. Und viele von diesen sogenannten Verkäufen sind halt gar nicht Verkäufe an Endkunden, sondern Verkäufe an die Läden. Und das ist halt auch eine Riesensache, die bei diesen Comics kaum dran. Dass das immer so genannt angegeben wird. Bei Büchern hast du aber ein Remittenderecht. Also. Ja. Genau, das hast du bei den Comics halt in Amerika zumindest nicht. Ich weiß nicht, wie das in Europa ist, aber. Nee, bei den Smartphones war das, glaube ich, so. Praktiziert wird woanders auch in anderen Geschäftsbereichen. Ich habe hier so einen klassischen Comicladen und der muss halt versuchen, möglichst genau vorauszusagen, wie viele Ausgaben von was weiß ich Batman er braucht. Der neue Aspekt. Und das kann für den halt echt richtig Verlust bedeuten, wenn er sich da irgendwo verkalkuliert. Ich meine, wenn ich mir überlege, was hat der Quartering gesagt, dass der letzte Captain Marvel Comic 30.000 Verkäufer. Weltweit, ne? Ja. Also, okay, also wenn so viele ins Kino gehen, ist ein bisschen wenig. Also auf Wikipedia steht, dass Comicsgate Teil der Old Riders. Ja, natürlich. Aber das ist halt die Sache. Wikipedia ist Teil der Control Left. Nee, aber solche Dinger wie mit dem, wie die Verkaufspraktiken sind und dass die mal neu gemacht werden sollte, das ist in Comicsgate das, was in Gamergate Ethics in Journalism war. Das ist so ein ernsthaftes Ding, wo eigentlich alle dahinter stehen müssten, aber das wird einfach ignoriert. Weil es auch weil es auch diese Kulturkrieger-Themen hat, Comicsgate halt. Die Charaktere, die dauernd plötzlich schwarz sind. Ja, genau, die stellen sich halt auch so hin und sagen so, was wollt ihr, dass das vernünftig verkauft wird oder so, dass man es zurückschicken kann oder so? Ich höre da Frauenhass raus. Mhm. Ich höre da raus, dass ihr keine Minderheiten haben wollt. Ich wollte noch mal einen Kommentar aufgreifen, weil da war tatsächlich noch eine Frage. Ich weiß jetzt nicht, wie ernst sie gemeint war, aber dazu, wer schreibt eigentlich die Wikipedia-Artikel zu dem Thema? Und generell, wer schreibt die Wikipedia-Artikel? Da gab's war das nicht Ryu Long oder wie hieß der? Ja. Bei Gamergate. Also bei Wikipedia ist es auch so eine Klickenbildung von den Leuten, die halt Mods sind da und die entscheiden können, was da bleibt und was nicht. Und da hat man auch das Problem mit den Praktiken, dass dann halt gesagt wird, hey, das, was du da schreibst, das kann zwar jeder sehen, dass das passiert ist, zum Beispiel auf Twitter und es ist archiviert und so weiter, aber es ist nicht von einer credible source geschrieben worden. Und dann schreibt Gawker genau das Gegenteil und dann, das ist aber nachweisbar, dass das nicht stimmt, aber dann, ja, aber Gawker hat jetzt geschrieben, dass exakt das Gegenteil passiert ist. Das ist eine credible source, die das geschrieben hat. So funktioniert Wikipedia. Das ist ein Riesenproblem zu aktueller Politik immer da. Der Ryu Long ist danach in das Social Justice Wiki, Rational Wiki geflohen und musste dort dann auch aufhören, obwohl das echt? Progressive sind. Also obwohl die schon einen Bias haben, war er zu gebiased, auch noch für deren Bias. Also, krass. Oder er hat ja auch nur noch einen Kopf kratzen kannst. Also. Rational Wiki ist schon krass, ey. Sollen wir dann mal in Abspann gehen? Hast du Abspann vorbereitet? Ja, ich würde die Bücher vorlesen. Ach, ja, genau. Mach das. Crash Override, how Gamergate nearly destroyed my life and how we can fight against online hate. Behind Blurred Lines, rape culture in popular media. Mediating misogyny, gender technology and harassment. Gender trolling, how misogyny went viral. How misogyny went viral, game changers. Online harassment, mediating misogyny, gender technology and harassment. Troll Nation, how the right became Trump-worshipping monsters set on the red fucking liberals America and truth itself. Watch me play Twitch and the rise of game live streaming. Conspiracy, a true story of power, sex, and a billionaire's secret plot to destroy a media empire. Kill all normies, online culture wars from 4chan and Tumblr to Trump to the old right. A long-form suicide note of poetry of Gamergate hate and masturbate. Devil's Bargain, Steve Bannon, Donald Trump, and the Nationalist Uprising. The Geek Feminist Revolution. Feminism and Play. Woke Gaming, Digital Challenges to Oppression and Social Injustice. Digital Intimate Publics and Social Media. Down Girl, The Logic of Misogyny. Brotopia, Breaking Up the Boys Club of Silicon Valley. Future Gaming, Creative Interventions in Video Game Culture. Lean Out, The Struggle for Gender Equality in Tech and Startup Culture. Empowered, Popular Feminism, Popular Misogyny. F-Bomb, Dispatches from the War on Feminism. Death by Video Games, Tales of Obsession from the Virtual Frontline. Feminist Activism and Digital Networks, Between Empowerment and Vulnerability. Defining Identity and the Changing Scope of Culture in the Digital Age. Queer Game Studies. You're Never Weird on the Internet. Almost. A Memoir by Felicia Day. Crime, Justice, and Social Media. Life, Work, Work, Work, Die. A Journey into the Savage Heart of Silicon Valley. Cure for the Common Universe. Fun Taste in Games, Aesthetics of the Idle, Unproductive, and Otherwise Playful. The toxic Meritocracy of Video Gaming. Why Gaming Culture is the Worst. The Year's Work in Nerds, Monks, Neocons. Technically Wrong, Sexist Apps, Biased Algorithms, and Other Threats to Toxic Tech. Fake Geek Girls, Fandom, Gender, and the Convergence Culture Industry. Social, Casual, and Mobile Games, the changing gaming. Misogyny Online, A Short and Brutish History. Gaming Representation, Race, Gender, and Sexuality in Video Games. On Video Games, The Visual Politics of Race, Gender, and Space. The Female Persuasion, Gender and the Superhero Narrative. Digital Platform and Feminist Film Discourse, Women's Cinema 2.0. The State of Play, Creators and Critics on Video Game Culture. Move Fast and Break Things, How Facebook, Google, Amazon Cornered Culture and Undermined Democracy. Trainwreck, The Woman We Love to Hate, Mock and Fear. We Are the Nerds, The Birth and the Tumultuous Life of Reddit and the Internet's Culture Laboratory. Getting Alive, The Social Worlds of Geek Culture. Combating Discrimination Against Women in the Gaming Industry. Diversifying Barbie and Mortal Kombat. Intersectional Perspectives and Inclusive Designs in Gaming. Unwinnable Weekly Issue 16. Video Games FAQ. All That's Left to Know About Games and Gaming Culture. Troll Hunting. Inside the World of Online Hate. It's Human and Its Human Fallout. New Media. New Essex? Cybermob. Destructive Online Communities. How the Internet Changed the World. The Internet, Warts and All, Free Speech, Privacy and Truth. Uncovering Online Community Culture, Trolls, Fanboys, Lurkers. Toxic Geek Masculinity in Media, Sexism, Trolling and Identity Policing. Haters, Harassment, Abuse and Violence Online. Das ist Kulturmarxismus. So viele Bücher kommen nicht einfach so zustande. Hatten wir Inside Gamergate genannt? Kauft ihr die Bücher, wenn die verkauft? Natürlich werden die ja verkauft. Die wollen doch alle Geld machen. Ja, kauft die denn jemand, ist ja die Frage. Das ja, ist ziemlich Frage. Viele ja. davon haben Hörbuchversionen. Ich würde auch sagen, dass genug Leute, die sich mit irgendwelchen Krempel und Policies und sowas beschäftigen, auch das ein oder andere Buch davon gelesen haben, irgendwelche Journalisten auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich meine, ja, also Bundeszentrale für politische Bildung in Deutschland. Ja, wir haben die gefressen, wahrscheinlich nicht nur gelesen. Erwähnt GEMA geht und so ein Kram. Irgendwelche, wir haben ja auch genug irgendwelche Papiere aus der EU gehabt, wo es auch erwähnt wurde. Und bei der UN, bei den UN-Frauen war es ja auch Thema und so weiter und so fort. Also ja, das, also zusätzlich zu diesen Büchern kann man auch alle möglichen Veröffentlichungen zählen, wo das quasi auch verwurstet wurde, ja. GamerGate Scholar, fast 5000 Einträge zu GamerGate. Ach Gott, ey. Ich bin gespannt, ja. Und wir sehen uns in 5 Jahren, würde ich sagen. Ja. Gut, und nun wisst ihr Bescheid. Feministen, ihr nervt. Journalisten, ihr nervt. Gamer, ihr nervt. Gamersgate, du nervst. Denken, das Schlusswort hier doch nicht, ey. Das war gut. Fördert, was der Freiheitsdienst zerschmettert, was ja schadet. Wir sehen uns Sonntag. Haut rein, Leute. Ciao. Macht's gut. Wie den Wald. Tschüss.